Hallo und herzlich willkommen zum Gribble-Podcast, Ausgabe Nummer 7. Es ist der 3. Mai 2020. Dabei habe ich heute wieder den Biking-Tom. Grüß dich, Tom. Ja, hallo Pascal. Und den Ralf von kurbelfest.de. Grüß dich, Ralf. Hi, grüßt euch. Und ich bin Pascal von gribblenews.de und jede Menge Zuhörer mit dabei. Heute hört ihr uns mal in besserer Qualität, also für die, die einen Podcast gerade hören, sorry, mea culpa, ich hab's vergeigt, ich hab's versaut, die Briefe könnt ihr an mich schreiben und die Rechnung für einen Ohrenarzt auch, die begleiche ich natürlich nicht, aber es würde mich freuen, wenn ihr mir mal sagen würdet, wie eure Ohren geblutet haben, mir nämlich auch beim Schneiden, das war echt Grütze. Das kurz zur letzten Sendung. Ich habe jetzt keine weiteren Eingaben bekommen von der letzten Sendung. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Tonqualität so schlecht war und nicht alle wirklich bis zum Schluss zugehört haben. Obwohl das Thema, es war so toll, das Thema. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich konnte zwar nicht viel zuhören, nicht viel beitragen. Tom durfte ja moderieren letzte Woche. Ich durfte schrauben. Ich habe keine Rückinfo bekommen von der letzten Sendung. Ihr? Bei dir, Tom, was angekommen? Nee, also bei mir ist tatsächlich diesmal gar nichts angekommen. Okay, da war es Ton. Da war es der Ton. Ja, wahrscheinlich. Bei dir, Ralf? Nee, bei mir kann ich nicht. Okay, supi. Ja, super. Dann vielen Dank fürs Zuhören, aber trotzdem, dass ihr zugehört habt, die ersten 10 Minuten, bevor ihr abgeschaltet habt. Heute machen wir weiter mit dem Thema. Letzte Woche sogar, haben wir ein paar spannende Themen angesprochen und wir haben uns dazu entschlossen, das Thema ein bisschen zu vertiefen, denn das Thema ist so umfangreich. Ich glaube, das werden wir noch 2, 3 Ausgaben auch noch weiter besprechen wollen. Es geht um die Langdistanz, Ultradistanz und Langdistanz. Ich glaube, letzte Woche haben wir es breit ausgewalzt und ausdiskutiert, was eine Ultra- und Langdistanz ist. Ich glaube, das brauchen wir nicht nochmal erklären. Das haben wir ja kurz schon mal, wir haben es länger diskutiert, was eine Ultra- und Langdistanz ist. Wenn ihr das wissen wollt, hört euch die letzte Folge an, dann lernt ihr, was eine Ultra- und Langdistanz ist und worüber wir da eigentlich wirklich gesprochen haben. Jetzt geht es so ein bisschen ans Eingemachte. Der Ralf ist ja unser Supertrainer-Experte hier. Der hat mir so ein 38-seitiges Pamphlet jetzt hier zugeschrieben. Das habe ich mal auf 10 Zeilen runtergedampft. Ultradistanz. Was braucht man für eine Ultradistanz? Wir sprachen letzte Woche ja von physischen und psychischen Voraussetzungen. Fangen wir doch mal bei den physischen an. Das heißt, wir brauchen einen Körper, um das zu machen. Und um den Körper zu schaffen, brauchen wir was, Ralf? Kilometer in den Beinen. Genau. Ich wollte Trainingsplan hören, aber ist okay. Ist okay. Den Trainingsplan. Ja, ich habe mich da auch vom letzten Podcast nochmal versucht, weiter einzulesen. Ist wirklich witzig. Es gibt Leute, die leben in der Askese, die haben einen Trainingsplan, der bestimmt das Leben. Ich halte es ein bisschen anders. Ich mache viel nach Gefühl und Spaß. Ich habe einfach Bock auf Radeln. Und so gehe ich auch mein Training an. Allerdings ist es für mich schon wichtig, dass ich eine gewisse Struktur habe. Also ich guck drauf, dass meine Grundlage passt, also dass ich einfach viel auf dem Rad sitze. Ich baue Spitzen ein, dass mein Körper weiß, der muss jetzt ein bisschen was machen und schau, dass ich Muskulatur aufbaue. Ich mache kleine Fahrtspiele zwischendrin. Also sprich, ich fahre halt und dann fahre ich mal ein bisschen langsamer, dann fahre ich wieder schneller und da gibt es ja verschiedene Varianten davon. Ich setze auch bewusst mal Spitzen in meinem Training, also wo ich sage, ist okay, ich glaube, es ist der Tag gekommen, heute würde ich mal gerne so ein wie sagt man beim Computer, so ein Performance-Test, glaube ich, machen und gibt halt so 1, 2 Strecken, die ich da gerne fahre, die ich schon sehr gut kenne und wo ich weiß, ist okay, wenn ich zu Hause wieder ankomme, war das entweder eine gute oder eine schlechte Basis, die ich da mit mir rumschleppe. Und ich kümmere mich natürlich auch um Rumpf- und Stützmuskulatur, weil die lange Zeit auf dem Rad brauche ich natürlich auch eine starke Körpermitte, auf die ich zurückgreifen kann. Und ich liebe Dehnen und Mobility. Aber du machst schon einen Trainingsplan, das heißt, du setzt dich hin ans Reißbrett, Papier und digital und machst wirklich einen Plan darüber. Also, weil du sagst, du musst ja klar durchstrukturiert sein, du hältst das ja alles nicht im Kopf, das heißt, du hältst dir irgendwo fest. Ne? Du nimmst dann, was weiß ich, name it, irgendeine Tabellenkalkulation der Wahl und zum Beispiel oder ein Word und schreibst da rein, so, was habe ich vor? Das heißt, wo stehe ich jetzt? Bei null? und wo will ich hin? Das ist so mein Set, mein Ziel. Und alles, was dazwischen so passiert, machst du das wirklich so als Plan und sagst so, in der KW1 mache ich jetzt GLA 1 dreimal, GLA 2 fünfmal. Machst du das wirklich streng nach Plan nachher? Nicht mehr. Also ich muss dazu kommen, ich komme aus dem Triathlon-Bereich und war da ziemlich lange sehr strikt mit Trainingsplan unterwegs, der extrem durchgetaktet war, und nach dem habe ich mich gerichtet. Und ich habe irgendwann nach einem gewissen Wettkampf gemerkt, ich verliere die Lust und die Laune dabei. Ich habe natürlich eine Basis, auf die ich zurückgreifen kann vom Wissen her. Also wie muss ich mein Training strukturieren, dass es mich irgendwo weiterbringt, und das ist für mich so ein Baukasten, aus dem ich immer rausschöpfen kann. Aber ich habe keinen Plan, wo drauf steht: Am Montag mache ich Grundlage, am Dienstag mache ich Intervalle, am Mittwoch mache ich Stabi und Kraft. Sondern ich gucke wirklich, auf was ich gerade Lust habe. Man muss dazu sagen, ich pendel so gut es geht fast jeden Tag. Alles, was vom Pendeln weg, die längeren Fahrten sind, da schaue ich einfach. Wenn das Wetter jetzt gut mitspielt, dann mache ich auch schon mal einen 100er, 200er, 300er Block, also Kilometer. Und ansonsten reicht es mir auch, wenn ich mit meinem Kleinen, der ist jetzt auch schon mittlerweile ganz fit, einfach mal wirklich Trails fahre und mich zwar auf dem Rad bewege, aber nicht für die Langstrecke trainiere, sondern koordinativ dadurch was mache. Und habe ja keinen festgeschriebenen Plan, aber ich habe eine Struktur, die dahinter ist, ja. Das heißt, du hast ein großes Ganzes so im Kopf und sagst so, da will ich eigentlich hin, und du verliest es einfach nicht aus den Augen, das Ziel. Also um es klar zu sagen, du bist keiner, der jetzt so Checkliste hat, okay, heute habe ich geplant, GLA 1, ich habe GLA 1 gemacht, fertig, geh weiter zum nächsten Punkt. Du hast einfach das große Ziel im Auge und sagst, okay, ich trainiere nach Gefühl und Spaß, und für mich mache ich jetzt, Grundlage ist wichtig, pendeln, viel pendeln, das ist ja viel Grundlagentraining ist ja dabei, klar, da kannst du dich auch auspowern, aber du machst einen Plan für dich in deinem Kopf noch im Großen und Ganzen und machst nicht wirklich nach Zeile, Zeile, Häkchen ran, habe ich erledigt. Genau, also das eine, wo ich gern drauf zu sprechen kommen würde, ist Pendeln. Pendeln ist cool, aber Pendeln ist bei mir kein Training an sich. Also meine Pendelstrecke ist einfach zu kurz, als dass ich sagen könnte, das wäre jetzt ein realistisches Trainings, eine realistische Trainingseinheit, sondern da geht es mir mehr darum, dass ich halt Sommer, Sonne, Regen, Nebel, Schnee, Wind, das habe ich durchs tägliche Pendeln, und es gibt kaum Wetterbedingungen, die ich nicht kenne und die mich jetzt irgendwie verzweifeln lassen, sondern ich weiß, was ich machen muss, weil ich es jeden Tag erfahre, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was die Ziele angeht, die müssen halt für mich wirklich realistisch sein. Also mit dem einen oder anderen habe ich mich auch schon mal über das Transcontinental unterhalten, habe mich dann nicht angemeldet, weil ich gewusst habe, ist okay, ich kriege das alles organisatorisch nicht so ganz rein, dass ich sage, ich stehe dann wirklich am Start und fühle mich auch fit, und dann habe ich es halt sein lassen. Ansonsten hätte ich es gerne gemacht, aber das Ziel, das ich mir stecke, auf das ich hintrainiere, muss realistisch sein. Also alleine schon aus gesundheitlichen Gründen ist es mir da wichtig, dass ich mich da nicht einfach kaputt mache. Man kann viele Dinge fahren, aber wenn man zu untrainiert für das ist, was man machen möchte, dann kann das halt auch nach hinten losgehen. Das heißt, so als Ziel, also wenn du sagst, du trainierst auf ein Ziel hinaus, Ziel kann ja alles sein. Ziel kann ja sein, so ich will jetzt erreichen so und so viele Kilometer. Ich will erreichen, an diesem Event teilzunehmen. Ich will erreichen, dass ich ein TCR im Mittelfeld ankomme, zum Beispiel. Das meinst du mit Ziel, ne? Darauf trainiert man hin, ne? Genau. Beim Transcontinental wäre Ziel gewesen, einfach in der Karenzzeit zur Party anzukommen, und wer schneller ist, ist schneller. Und ansonsten, es gibt ja auch viel zu entdecken und zu sehen auf so einer Reise oder bei so einem Rennen. Genau. Das ist das Ziel. So grundsätzlich würde ich sagen, so ein 200er oder 300er muss eigentlich immer gehen. Das ist so eine Fitness, die ich für mich gerne halten würde, dass ich sagen kann, wenn jetzt ein Kumpel morgen sagt, wie schaut's aus am Wochenende, ich würde gerne nach Ischgl fahren und wieder zurück. Dass ja, ich sagen kann, nicht, ne? Ischgl ist gerade schlecht. Ja, ne? Ja gut, jetzt natürlich schlecht, aber wenn ich halt einen Kumpel habe und der sagt, komm, lass uns einen 300er fahren, dass ich sagen kann, jo, und ich weiß, das wird jetzt kein böses Leiden, sondern das ist eine Grundfitness, die würde ich gerne halten. Genau. Okay. Es ist ja dann auch so ein Part aus der Erfahrung raus, wenn man so 200er oder 300er angeht Die fährt man nicht einfach von heute auf morgen, weil ich gestern mit dem Radfahren angefangen habe, sondern das kommt halt mit der Zeit. Und ich denke, dann wird man sich auch irgendwann Ziele stecken, wenn man merkt, okay, das liegt mir, ich habe meine Reichweite immer so ein bisschen ausgebaut. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, ich mache jetzt mal 150, 200 oder vielleicht auch ein 300er. Und ich glaube, dann fängt man erst wirklich speziell so ein bisschen drauf an zu trainieren. Und also ich habe es wirklich mal versucht, Ende letzten Jahres wirklich richtig zu trainieren. Ich habe mir ein Buch gekauft, ich glaube Rennradfibel heißt das Ding, mit ganz tollen Trainingsplänen und Ansätzen. Und Das ist die Bibel. Ja, oh, genau. Der Ralf hält sich genau. für alle Zuhörer. Die Trainingsbibel für Radsportler, Radrennsportler. Und das ist zwar unheimlich interessant und ich war auch hochmotiviert, da zu trainieren, weil ich wollte ja hier den Rennradklassiker Eschborn-Frankfurt mitmachen und habe mir da so viele Sachen rausgepickt und zurechtgelegt. Klang alles in der Theorie ganz toll. Ich habe das eine Woche durchgezogen und habe gemerkt, dieses Training ist definitiv nichts für mich. Ich kann mich und meinen Körper relativ gut einschätzen. Ich fahre ja nun auch schon ein bisschen länger. Und deswegen das Wichtigste ist für mich, Kilometer zu machen. Mhm. Dadurch lernt man sich erst selber besser kennen. Man kann besser in seinen Körper hineinhorchen. Man lernt ihn ja drauf zu trainieren, immer so ein bisschen mehr anzustrengen, neue Herausforderungen anzugehen. Und das über eine gewisse Zeit hat für mich eigentlich den richtigen positiven Trainingseffekt. Also ich habe es gemerkt, ich bin jetzt dieses Jahr schon, glaube ich, 3.500 Kilometer gefahren und ich merke es einfach. Also so eine Tour über 100 Kilometer, das ist mal eben so, ja, vor dem Frühstück oder nach dem Frühstück gemacht. Und, ne, das fällt einem halt immer leichter. Und aber dieses spezielle Training, Grundlagen, Ausdauer mit Intervallen und auf Rolle ist überhaupt nichts für mich. Da bin ich bei dir. Nee. Es bringt zwar was, aber ist dermaßen langweilig und stupide. Also da gehe ich wirklich lieber raus an der Luft, egal bei welchem Wetter. Das trainiert mich wirklich. Also das ist immer mein Eindruck. Also ich frage mich ja wirklich, ne? Also um es zu vervollständigen, also nochmal aufzunehmen, das Thema, es gibt ja Menschen, die so einen wirklichen Trainingsplan erstellen. Deswegen habe ich ja gefragt, aber den Ralf, also die wirklich Zeile für Zeile sagen, so, also jeder Tag durchgeplant ist, so an dem Tag muss ich das machen, den Tag muss ich das machen, das ist doch überhaupt gar nicht kompatibel für die meisten Arbeitnehmer, oder? Ich glaube, also das ist das, was ich versucht habe, eigentlich zu sagen vorhin. Man muss sich entscheiden, welchen Weg man gehen möchte, wenn man auf die Langdistanz geht. Das Buch, wo wir gerade angesprochen haben, die Trainingsbibel für Radsportler von Joe Friel, ist für mich wirklich eine Bibel. Also und das ist total egal, ob ich explizit nach einem richtig krassen Trainingsplan trainiere oder ob ich nach Lust und Laune trainiere mit einer gewissen Struktur. Aber da steht unglaublich viel drin an Wissen, wie man an bestimmte Sachen rangeht und um für sich selber einfach so einen Weg zu finden. Alleine dafür empfehle ich dieses Buch eigentlich schon wirklich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte fahren die Bikepacking Trans Germany jetzt als Beispiel, mhm, und ich will unter den Top 3 ankommen, dann glaube ich, sollte man sich schon über wirklich ein strukturiertes Training, auch mit dem Trainingsplan, Gedanken machen. Und dann ist man relativ schnell halt in dem Bereich drin, wo das Training sehr akribisch wird, wo man den Plan immer wieder anpasst, weil man zum Beispiel einen Leistungstest macht und den macht man dann ja auch regelmäßig, weil man möchte ja wissen, wie sein Körper sich verändert. Und das war mir vom Triathlon halt bekannt und das wollte ich in dem Bereich, wo ich auf der Langstrecke war, nicht mehr. Das war mir einfach zu aufwendig. Es hat für mich auch zu viel Zeit gekostet. Ich wollte mich auch nie Oder ich habe zweimal die Erfahrung gemacht, mit einer Wattmessung zu fahren, aber das ist mir einfach zu viel Technik auch mittlerweile am Rad. Und ich mag dieses permanente Auswerten nicht. Ich bin auch bei Strava, aber ich habe bei Strava, keine Ahnung, ich pendel ab und, also mein Pendeln habe ich ab und zu bei Strava mit drin, aber viele Fahrten, die ich mache, tue ich gar nicht mittracken. Das ist für mich ein Ballast, den ich mit mir rumschleppe. Bei Strava nicht mittracken, das heißt doch immer, ist es nicht getrackt, ist es bis nie gefahren, ne? Weißt du, ich bin es gefahren, ich habe es gespürt und dann bin ich es auch gefahren. Und das ob das jetzt auf Strava draufsteht oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Weil das ist ja mehr so Gruppenzwang, Strava, ne? Also, ne, es ist einfach zu zeigen, zu posen, ich bin so und so viele Kilometer gefahren, ich bin da wieder gefahren. Also, es nimmt manchmal seltsame Züge an Strava, aber das ist ein anderes Thema, ich schweife ab, sorry. Ich finde Strava in der Trainingssteuerung teilweise durchaus sinnvoll. Mhm. Also, es ist wirklich in der Pro-Version ein wirklich cooles Tool. Für mich war Strava dann irgendwann problematisch, wenn ich lange Touren gefahren bin und mir die Segmente eingeblendet worden sind. Boah. Dann habe ich gemerkt, dass ich persönlich anfällig dafür bin, in dem Moment, wo dieses Segment aufploppt, dass ich halt dann mit Messer zwischen den Zähnen fahre. Richtig. Und ich habe gemerkt, wenn ich das Strava einfach auslasse, bin ich deutlich entspannter unterwegs. Ich bin auch flott genug, aber ich habe nicht mehr so dieses und los geht's. Und genau. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ist okay, auf lange Dinge mache ich Strava vielleicht gar nicht mehr so oft an. Ich brauche kein Wattmesser mehr an meinem Rad. Und strukturiert mit realistischen Zähnen ans Training gehen und dann klappt das. Genau, also zum Trainingsplan, Radfahren ist ja nicht alles, ne? Für den Trainingsplan. Es geht ja mit dem Trainingsplan ja nicht nur darum, sich einen Plan zu machen, wann bin ich, wie lange, wo auf dem Fahrrad und was fahre ich. Trainingsplan ist ja eigentlich auch mehr. Ich muss mir Gedanken machen ja auch um meinen gesamten Körper, meinen ganzheitlichen Plan machen über meinen Körper. Also angefangen von den Ohren bis zu den Zähnen muss ich mir Gedanken machen, wie ich mich meinen Körper generell fit halte. Und man kann ja nicht alles auf dem Fahrrad trainieren. Das heißt, du hast ja auch mir auch ein paar Notizen mitgegeben. Es geht ja auch teilweise auch um die Rumpf- und Stützmuskulatur. Wie wichtig ist das zum Beispiel, die Rumpf- und Stützmuskulatur, um Rad zu fahren? Das ist auch ein wichtiges Thema. Ja. Also es ist unheimlich wichtig, ja. Ganz klar. Aber ich zum Beispiel, ich trainiere da überhaupt nicht für. Siehst du? Ja. Ich weiß nicht, wie der Ralf das hält. Ich mache das total gerne. Einmal, weil ich es machen muss. ich organisiere da, wo ich arbeite, betriebliches Gesundheitsmanagement nebenbei und mache halt da allgemein viel Rumpfstabilisationsübungen. Ich bin aber auch beim Triathlon schon immer der Meinung gewesen, dass eine starke Körpermitte die Basis für die ganze Kraft ist, die ich auf dem Rad auch leisten möchte. Und von daher mache ich einfach viel. Das andere ist, ich halt unglaublich viel von Dehnen und Mobility, also es sich geschmeidig machen, sich beweglich machen. Weil ich gemerkt habe, wenn ich wirklich nur Rad fahre, ist die Belastung doch relativ einseitig. Ich meine, ich kann dagegen steuern, indem ich ab und zu mal ein bisschen laufen gehe. Aber Dehnen und Mobilisieren habe ich gemerkt, zusammen mit einer guten Regeneration, dass ich auch mal einen Tag oder zwei die Beine einfach hochlege und gar nichts mache, hat mich enorm weitergebracht, weil ich einfach das Gefühl habe, ich funktioniere besser. Mein Körper spricht einfach besser auf das an, was ich will. Ja, den kann ich beipflichten. Ich bin aber eher so zwischen euch, Tendenz Tom. Also ich weiß, ich habe selber viel Training auch gemacht, nebenher noch. Ich war früher auch mal im Fitnessstudio, habe ein paar Dinge gemacht und jetzt hier vor Ort zu Hause mache ich viel Bauchmuskeltraining mit gewissen Geräten und ich weiß, wenn ich das gemacht habe, geht es mir besser und ich bin leistungsfähiger und ich fühle mich auch besser körperlich. Ich bin aber zu faul einfach dafür, das auch noch zu machen. Ich habe eigentlich einfach keinen Bock da drauf. Und manchmal vergesse ich das und sehe, gucke in die Ecke, ach verdammt, da habe ich mein Trainingsgerät. Ich glaube, das müsste ich mal abstauben und wieder benutzen nach 3 Wochen. Nee, ach komm, setz dich aufs Rad und geh in den Keller und schrauben. Und ehrlich, ich weiß, es ist wichtig, weil ich immer gemerkt habe, es ging mir einfach besser, wenn ich gestärkt mich nochmal aufs Rad setze und auch mal andere Muskeln einfach mal beanspruche. Wenn man halt merkt, dass die Muskeln beansprucht worden sind durch Muskelkater, merkt man, oh, da ist ja doch was da, was aktiviert werden kann, was auf dem Fahrrad einfach nicht da ist. Also da habe ich gemerkt, eigentlich muss man es machen, aber ehrlich, ich mach's einfach nicht, ich bin zu faul. Ja, also ich habe es auch mal ein Jahr lang gemacht, Rückenschule, also Physiotherapie habe ich gemacht und jede Woche ging es da zur Sache, war auch eine ganz tolle Erfahrung und man lernt wirklich so Muskelgegenden kennen, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte und mit Strecken und Dehnen war das schon eine tolle Sache, muss ich sagen. Also das hat mir auch viel gebracht, aber wenn man dann aufhört, vernachlässigt man das ganz schnell. Richtig. Deswegen, also das mache ich zum Beispiel, ja, okay, wenn ich ein bisschen länger fahre, steige ich vielleicht mal vom Rad, dehne mich ein bisschen, ja, ganz, ganz kurz, klar. Aber das war's dann auch. Also das ist eigentlich nicht relevant. Naja, und also was ich ganz spannend fand, wenn wir nochmal auf dieses Buch zurückkommen, das Thema Regeneration. Und da habe ich gemerkt, das ist viel mehr als einfach nur mal, ja, Füße hoch und gut ist. Da gehört tatsächlich viel Schlaf zu. Mhm. Und ich merke es zum Beispiel, wenn ich jeden Tag über einen längeren Zeitraum irgendwie gefahren bin, ob Touren oder zur Arbeit, irgendwann sind die Beine ein bisschen müde. Und ich weiß genau den Punkt, okay, morgen brauche ich einen Ruhetag, um danach wieder auf 100% Leistung zu kommen. Und das ist bei mir jedes Mal so. Also ich habe diese Erfahrung gemacht, weil ich glaube, ich kann gut in meinem Körper hineinhorchen. Ich kann ihn gut einschätzen. Und das funktioniert super. Das ist spannend. Das höre ich von vielen Radfahrern, mit denen ich gemeinsam fahre. Die sagten auch, Mensch, ich merke doch, wenn mir was wehtut. Und ich merke das auch selber, wenn ich morgen nicht fahren sollte. Ich merke, ich habe es ja genauso. Ich sage auch, das ist meiner Frau schon mal. Ich sage, nee, morgen fahre ich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich nehme morgen die Bahn. Wieso? Ich sage, ich merke da gerade was und das muss ich jetzt nicht. Das muss ich jetzt morgen. Das muss ich mir nicht geben, weil ich weiß, mir tut danach vielleicht irgendwas weh, weil ich mich viel überanstrenge. Ich mache morgen mal ruhig und fahre mit der Bahn, weil ich weiß, das muss ich jetzt nicht. Mein Körper möchte das nicht unbedingt. Ja, und das ist halt der Punkt. Du merkst das auch, wenn du, sag ich mal, morgen eine größere Tour vorhast und du kommst aber aus irgendwelchen Umständen nur auf wenig Schlaf. Du kannst vielleicht nur 4-5 Stunden schlafen. Klar, ist man dann müde, aber die Muskulatur, die ist ganz schwierig erstmal zu handeln. Mhm. Und wenn du deinen, ich sage jetzt mal, normalen Schlaf von 7-8 Stunden hast, merkst du einfach, wie leistungsfähig oder wesentlich fähiger deine Muskulatur auch ist. Und das finde ich dann ganz spannend. Also wenn man das wirklich mal bewusst beobachtet, was es da für Unterschiede gibt. Also das fand ich halt das spannende Thema, Regeneration. Das wird vielleicht von manchen total unterschätzt. Und das ist so wichtig, um solche Leistungen abzurufen. Dass, also für mich persönlich ist das wichtiger, als wenn ich mich jetzt hier dreimal im Kreis drehe und Arme hoch und ein bisschen dehne. Also das funktioniert ganz gut. Da bin ich bei dir. Ich finde es auch nett. Also ich habe es auch früher gerne gemacht. Ich hab auch früher gearbeitet, wurde Ralf verarbeitet und habe ich auch viel anders Training gemacht. Das war echt enorm gut. Das hat mir verdammt viel geholfen. Aber heute, komischerweise, ist es mir wichtiger, so wie Ralf sagte, einfach mal eine gewisse Grundfitness zu haben, die ich mir über die Jahre angeeignet habe und aus dem Stand heraus 200 vielleicht fahren können. 300 würde ich jetzt nicht sagen. Das ist so eine Grundfitness habe ich noch nicht wirklich aufgebaut, aber aus dem Stand heraus, ja, kann man das schon machen. Sowas sollte man haben. Was will man denn den geneigten, interessierten Anfänger jetzt so an die Hand geben, wenn er sagt, so, jetzt habe ich einen Trainingsplan, jetzt bin ich immer nicht schlauer. Wie fange ich jetzt an? Ich habe ja ein Rad gekauft, ich war jetzt bei Hersteller X, ich war bei Versandhaus Y, habe mir da was gekauft, mein Bike steht hier, ich brauche einen Trainingsplan. Ich will, nächstes Jahr will ich die Bikepacking-Schwanz Germany, will ich unter die ersten 10 kommen. Ganz ehrlich, einfach immer nur so ein bisschen seine Kilometerleistung erhöhen. Wenn man sagt, nächstes Jahr habe ich ein Ziel, dann fängt man meiner Meinung nach an, langsam 30, 40 Kilometer zu fahren, wenn man so ganz frisch ist. Und so ein bisschen, wie gesagt, in seinen Körper hineinhorchen und das peu à peu einfach steigern. Das ist am Anfang wahrscheinlich das Sinnvollste. Ich denke mal, der Ralf ist auch so der Meinung, könnte ich mir vorstellen. Ja, doch. Ich kann nicht von 0 auf 100 mich steigern. Ich muss Schritte gehen, die realistisch sind. Also wenn ich jetzt im Moment nach 100 Kilometern platt bin, kann die nächste Steigerung nicht 200 Kilometer sein, sondern ich fange vielleicht erstmal mit 150 an. Für mich ist auch wichtig, das habe ich schon relativ oft gehört und ich sage selber total gerne, es ist nicht die Distanz, die einen kaputt macht, sondern es ist die Pace, also die Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich fahre. Und wenn ich jetzt meine Pace erhöhen möchte, also dass ich schneller fahren möchte, brauche ich einmal a Kilometer, also ich muss entsprechend viel Kilometer sammeln. Ich muss aber auch ein bisschen was an meiner Kraft tun. Also und dann kann ich mich kontinuierlich langsam steigern, einmal was den Kilometeranfang angeht und dann merke ich auch, ist okay, mein Wohlfühltempo steigert sich so ein bisschen. Und wenn man da ehrlich zu sich selber ist und merkt, das okay, da ist so ein kleiner Begrenzer von mir, also ob es die Kraft ist oder Ernährung, was ja auch eine große Rolle spielt auf den langen Distanzen, da muss ich gucken, an welchen kleinen Rädchen kann ich da drehen, um dann die Kilometerleistung zum Beispiel hochschrauben zu können. Genau, das Thema Ernährung machen wir in den nächsten Folgen ja auch nochmal. Da haben wir noch ein Special geplant nächste Woche. Aber im Grunde müssen wir doch eigentlich einen Tipp geben, man muss aus der Komfortzone raus, ne? Also wenn man fertig ist und sagt so, ich, oder andersrum, man hat sich selber einen Trainingsplan erstellt und sagt so, ich habe mir jetzt vorgenommen, diese Woche so und so viel zu schaffen, und wenn ich merke, Mensch, so schlimm war das gar nicht, ich glaube, da habe ich was falsch gemacht, ne? Ich muss auch immer aus der Komfortzone ein bisschen raus und mich ein bisschen selber, ich sag mal, übertreffen. Das heißt, ein bisschen schmerzen muss es schon, ne? Den inneren Schweinehund, den muss man schon ein bisschen besiegen können. Den am Anfang halt, sowieso, ja. Ne? Und das ist halt das Wichtige, dass man halt mental so aufgestellt ist, dass man sich dieses Ziel setzen kann, okay, ich schaffe jetzt heute mal dreistellig. Ne? Nachdem ich jetzt vielleicht 2 Monate so ein bisschen mit 60, 70 Kilometern angefangen habe. Aber du hast recht, also man muss raus aus dieser Wohlfühloase. Mhm. Und man muss immer wieder die Grenze ein bisschen verschieben. Und das ist ganz wichtig. Es muss schon schmerzen, ja. Ja. Schmerzen in Anführungszeichen. Wenn ich richtig derbe Schmerzen habe, dann habe ich vielleicht das falsch gemacht. Nein, nee, das richtig. Aber mit Schmerzen eher, dass man sagt, oh verdammt, die Beine, ich merke, lange sind die Beine, dann weiß man, ich habe es richtig gemacht. Ne? Also die Beine dürfen nicht versagen, die dürfen nicht wegknicken, aber man muss schon sagen, oh, man merkt schon die Beine ein bisschen, die Muskeln fangen langsam an zu brennen, dann hat man das also eigentlich richtig gemacht, dass man es eigentlich mal beansprucht und mal ein bisschen fordert, die Muskeln. Ja klar, wenn man sich steigern will, dann muss man seine Grenze kennen, und diese Grenze kann man verschieben, und verschieben kann ich es eigentlich nur, wenn ich mich wirklich fordere. Also wenn ich mich nicht anstrenge, dann ist es kein Training. Genau, richtig. Außer ich war jetzt Grundlage, das ist vielleicht was anderes. Aber, ja, okay, das ist dann das Blümchen pflücken, genau. Ja. Genau, aber ansonsten, von nichts kommt nichts, und wenn ich stärker, schneller weiterfahren möchte, dann zwickt schon ab und zu mal, wenn ich nach Hause komme, ja. Ja, ja. Ich glaube, das Thema Trainingsplan haben wir soweit, ne? Also die Leute, glaube ich, wissen jetzt, was wir damit meinten. Wir meinen mit Trainingsplan, kann jeder für sich selber machen. Natürlich gibt es Leute, wir haben letztens schon unseren alles beliebten Thorsten Frank erwähnt mit seinem Blog. Auch nochmal Grüße von hier. Natürlich, er wird widersprechen, weil er nimmt jeden Tag, glaube ich, auseinander, auf Stundenbasis genau. kann er machen, super, finde ich auch klasse, finde ich beneidenswert. Ich könnte das nicht. Ich finde das toll. Das ist ein Ansatz, wie man damit umgeht, aber ich glaube, ich bin da auch eher so dabei und sage so, ich habe mir ein grobes Ziel gesetzt, und so wie wir es besprochen haben, es muss ein bisschen wehtun, grobes Ziel einhalten, und alles das dazwischen, Grundlagentraining, ein bisschen Muskulaturtraining, wenn mit dabei ist, aber ganz wichtig ist, glaube ich, man muss einen Anfang haben und ein Ziel, und alles andere, wie sagt Konfuzius so schön, der Weg ist das Ziel. Wie es jeder für sich selber macht, das musst du selber entscheiden, glaube ich. Ne? Da kann man Also ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, da könnt ihr mich jetzt auch schlagen. Ich glaube, so einen allgemeinen Trainingsplan für alle kann man, glaube ich, nicht erstellen. Das geht, glaube ich, nicht. Das passt nicht. Das passt nicht ins Privatleben hinein. Die einen haben Kinder zu betreuen, die anderen haben jetzt gerade auch zu Homeschooling zu betreiben. Ich glaube, da explodiert jeder Trainingsplan derzeit, den man sich gesetzt hat. Ich glaube, das passt auch nicht in jeden Beruf hinein. Das muss man wahrscheinlich eher machen, so wie es passt und wie man Lust und Laune hat. Und es muss Spaß machen, haben wir gesagt letztens noch, ne? Ganz wichtiges Thema. Sonst würde man das auch nicht machen. Genau. Und mit Spaß kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Technik. Wir brauchen ja Material, auf dem wir fahren und mit dem wir fahren. Und bei Ultra- und Langdistanzen, da soll es vielleicht auch Menschen geben, aber sollte man vielleicht sich nicht unbedingt mit einer Jogginghose oder Jeanshose und sein Sonntagshemd draufsetzen, um dann loszufahren, ne? Ich glaube, da haben wir auch noch ein Thema, über das wir reden können. Was brauche ich denn überhaupt für Klamotten? Was ziehe ich denn an? Also Dresscode, ne? Dresscode-mäßig Style-Polizei. Was ziehe ich denn Schönes auf einer Ultradistanz eigentlich so an? Auf einer Langdistanz. Was brauche ich denn da zum Anziehen? Das muss schick aussehen? Muss das windschnittig sein? Oder was muss es eigentlich? Fangen wir oben an oder unten? fangen wir mal da an, wo es nicht so weh tut. Erstmal oben rum, ne? Helm. Und dann unten drunter. Okay. Oh, unten, unten kann es weh tun, ja. Da kommen wir auch noch drauf zu, ja. Ja, also für mich ist wichtig erstmal ein Helm. Wenn wir oben anfangen. Okay, ganz unten, okay. Genau. Ja. klar, auch da scheiden sich die Geister. Der eine fährt gerne ohne, der eine fährt der andere mit. Ich habe gern entweder so ein Bandana oder halt ein Cycle Cap unten drunter, weil ich es nicht so mag, wenn mir der Schweiß in die Augen läuft. Oh ja. Genau, wenn es ein bisschen kühler ist, habe ich ein Bufftuch, entweder direkt am Hals oder ich habe es irgendwo mit dabei. Das ist was ich auf jeder Tour mit dabei habe, egal ob wir 30 Grad haben oder nicht. Buff ist immer irgendwo mit dabei. Ja. Und dann, wenn wir beim Oberkörper sind, ein wirklich gut funktionierendes sportliches Unterhemd ist Gold wert. Ach, da waren wir gerade ein bisschen zu schnell gerade. Mensch, oben gibt es noch was man auch so abdecken könnte, wo man aufpassen müsste. Brille. Richtig. Brille. Ich bin Brillenträger. Zum Beispiel die Brille. Ja, ja, also gerade so ab 50 km/h tun Fliegen im Auge echt weh, ne? Ja, ist fies. Ja. Das ist so, als ob einer mit App, ja, definitiv. Also ja, ohne Brille geht gar nicht. Ja. Also jeder, der schon einmal ohne gefahren ist, der wird garantiert schon irgendwas ins Auge bekommen haben. Und wenn da so eine kleine Fliege und vielleicht auch mal eine Hummel so auf die Backe knallt, das ist, als ob einer so mit Erbsen auf dich schießt, ist äußerst unangenehm. Böse Ende, ne? Also ohne Brille geht gar nicht. Da fahre ich lieber nochmal 10 Kilometer nach Hause, bevor ich dann noch weiter ohne Brille fahre. Ja, ganz wichtig. Ich hör schon Erfahrungen raus, okay. Ja, ich habe schon ein paar Einschläge hinter mir. Siehst du, ja, das kann echt wehtun, ne? Siehst du? Ja, ja. Nicht vergessen, die Brille. Also, ne, die gehen auf Wunsch. Also, es muss ja nicht unbedingt eine Brille sein mit Sehstärke, wenn man keine braucht. Aber auch die keine Brille brauchen, ist ratsam, vielleicht nochmal eine Brille zu tragen beim Radfahren, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ja, in Helm, klar, ist Geschmackssache. Aber ehrlich, ich habe auch lieber einen Helm dabei. Ich habe lieber einen Helm drauf. Ja, Helm, Buff, Brille. Ich muss aber zu meinen dazu auch sagen, ich bin bei der, wie hieß das denn gleich? Bei der Kollektiv, die jetzt noch war, kurz bevor das hier mit Corona losging, bin ich das erste Mal 2 Tage ohne Helm gefahren und es war auch schön. Das ist toll, das macht richtig Spaß, ja. Das ist das befreit. Das war für mich eine neue Erfahrung, aber auf langen Sachen habe ich mir halt gerne an. Aber das ist soll ja und darf auch jeder selber entscheiden. Ist eine Kopfsache. Also in Holland fahre ich auch ohne Helm, weil da ist die Infrastruktur darauf ausgerichtet. Da ziehe ich den Helm auch aus. Klar, da weiß ich, die fahren nicht direkt über den Haufen wie in Deutschland. Also ich persönlich habe in Deutschland eher Bedenken, dass wir alle über den Haufen fahren und mich da auf die Motorhaube nehmen, wie meine Kollegen in Köln dauernd erleben, wenn die über den Haufen gefahren werden. Da habe ich doch gerne meinen Helm mit dabei. Ein Helm mit Visier habe ich gerade im Chat gesehen, im Augenwinkel. Stimmt, anstatt eine Brille, Helm mit Visier. Auch ist Geschmackssache, ne? Style-Faktor. Style-Polizei. Okay. Muss jeder für sich selber wissen, ja. Okay. Ja. Gut. Genau, sorry, gehen wir weiter. Wir waren beim Unterhemd. Genau. Ich habe gern Unterhemd drunter. Außer es ist wirklich extrem heiß, dann habe ich es nicht an. Ansonsten habe ich es gerne drunter. Einmal, es gibt Unterhemden, die helfen sowohl beim Kühlen als auch beim Wärmen. Und ich stehe auf Zwiebel. Also, oh, das tränt immer so. Ja, wie auf das manchmal, ne? Sprich, ich habe da oben drüber ein Trikot. Und dann habe ich halt, je nachdem, auf welche Tour ich gerne fahren möchte von der Länge und was die Wettervorhersage so grob sagt, eine Weste mit dabei oder eine Jacke mit dabei oder vielleicht sogar beides, je nachdem. Wir haben uns ja, bevor wir jetzt live gegangen sind, schon ein bisschen unterhalten. Ich habe eigentlich fast immer eine Regenjacke mit dabei. Nicht unbedingt nur wegen Regen, sondern eine Regenjacke ist auch eine geile Isolationsschicht, wenn es auf einmal mal kälter wird. Genau. Okay, und was für ein Baselayer wäre das dann, was du tragen würdest? Also Unterhemd als Baselayer? Es gibt ja langarmige, kurzarmige, es gibt Merino, es gibt wärmende, es gibt Sommer. Ich habe gerade so ein Modell 80er Jahre, Don Johnson hier so ein, mit so Löchern hier, ne, so ein Ding, was man auch nur drunter trägt am liebsten für den Sommer. Da gibt es ja Unterschiede. Wenn es warm ist, habe ich, oder wenn wir wirklich von warmen Temperaturen sprechen, habe ich so ein kurzes Unterhemd ohne Ärmel. Also so ein Trägerunterhemd. Ja. Das ist tatsächlich, ich glaube, komplett Plastik kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber Funktionstextilien, ansonsten habe ich immer Merino an. Ja. Also ich habe in dem Moment, wo es kälter draußen wird, trage ich kein normales Unterhemd, sondern ich habe ein langes Merino-Unterteil an, das wirklich schön lange Ärmel hat. Das habe ich zur Not auch, wenn ich penne, dann im Schlafsack nur mit an. Genau. Und das mache ich total gerne. Also da kann ich nur zustimmen, Merino ist das Beste eigentlich. Ja, da ist die Schicht auf der Haut. Ja, unbedingt. Merino ist für mich auch das Beste, was gibt. Ja, ich glaube, ja. Da ticken wir alle ziemlich gleich, was dieses Zwiebelschalenprinzip angeht. Ja, ja. Da gibt es eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Mhm. Geht mir genauso. Wetterlage ein bisschen checken, was da so runterkommt. Und dann kann man das ganz gut einschätzen, ob man mit Langarm oder Kurzarm fährt oder dann halt das Langarm-Trikot da drüber. Das funktioniert richtig, richtig gut. Mhm. Und aber, was ich gut fand vom Ralf, der sieht das genauso. So eine Regenjacke, die hält auch ordentlich Wind ab gleichzeitig. Ja. Ist eine super Schicht, wärmende Schicht noch. Habe ich meistens auch mit am Start. Ja, gerade jetzt bei so einem Wechselwetter ist das eigentlich perfekt. Aber wichtig, wie Ralf eben sagte, das ist kurz so das Nebensatz. Ja, so ein langes Unterhemd, wenn man schon bei hat und wenn es nicht allzu nass ist, kann man es auch im Schlafsack tragen. Ne? Wenn man lange Distanzen unterwegs ist, kann man das auch im Schlafsack einfach tragen. Ja. Es kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie man jetzt genau unterwegs ist. Wenn es draußen natürlich kalt ist, tut es vielleicht nicht so schnell trocknen. Mhm. Also Funktionstextilien trocknen teilweise durchaus schon schneller. Mhm. Aber ansonsten ist die Wolle eigentlich immer mit dabei. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also für mich ganz klar, ich oute mich als Vielschwitzer, das Merino, unbedingt empfehlenswert, weil es riecht wirklich nicht so. Das kann sehr unangenehm werden. Auch nicht für sich selber, irgendwann auch für die umgebende Person. Das ist schon, Merino finde ich da schon weitaus angenehmer. Ja, gerade schon, wenn man dann abends irgendwann vielleicht nach Hause kommt, nach einer langen, langen Tour, nach einem langen Tag. Die Frau macht die Wohnungstür auf. Nee, das sieht man vorher aus. Das sieht man vorher aus. Ja, gut. Das geht nicht. Okay. Okay, das heißt, obenrum ist klar, also ein Baselayer, ein ordentliches Shirt drüber, im Bike-Shirt, kann enger anliegen, kann auch eine Nummer größer sein, wie man es möchte. Ich weiß immer gerne eine Nummer größer, dass es nicht ganz so presswurstmäßig anliegt und der Reißverschluss nicht aufquillt, wie eine Weißwurst nach einem Frühstück. Aber so eine Weste drüber, also ich persönlich trage sehr gerne Westen, weil ein Arm wird mir nicht schnell kalt, aber so der Oberkörper bei längeren Fahrten oder wenn man eine Abfahrt macht, kann schon sehr, sehr abkühlen schon mal der Oberkörper. Ne? Da finde ich so eine Weste doch angenehm, die kann man auch aufmachen vorne, wenn es ein bisschen zu warm wird, aber kann man schnell zumachen, wenn es ein bisschen zu frisch wird. Arme muss ich nicht wirklich warm haben. Wie habt ihr das? Tragt ihr auch gerne Westen? Also eigentlich schon. Ja. Also mir ist immer wichtig, dass meine Nieren gut warm gehalten werden. Oh ja. Weil wenn die abkühlen, dann steigt, beziehungsweise sinkt mein Leistungslevel. Mhm. Nicht steigt, sinkt. Mhm. Und ich fühle mich unwohl dabei. Und gesund ist es ja eh nicht. Deswegen gucke ich immer, dass meine Nieren gut geschützt sind, dass sie warm gehalten werden. Und da ist so eine Weste eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, auf jeden Fall. Genau. Zwiebeln spart Gewicht, sehe ich gerade. Genau, so da sind wir oben rum, sind wir jetzt soweit. Und der fließende Übergang von oben rum geht nach unten rum. Es gibt ja auch viele Radfahrhosen, viele tragen ja Bib-Shorts, also Trägershorts, die sich auch teilweise so als halbes Unterhemd durchgehen schon mal, je nachdem, wie lang die sind. Ne? Je nachdem, wie lang. Und tragt ihr Bib-Shorts? Also wirklich die Shorts eng anliegend mit den Pampers-Einlagen, also hier Chimpanese-Einlagen und ja, ne? Ja. Auf jeden Fall, ne? Ja, also ich mag im Moment diese, gut, es ist gerade auch nicht so kalt draußen, ich mag diese Unterhosen mit Polster. Mhm. Ansonsten habe ich auch ganz normal die Bib an. Mir ist es nur wichtig, dass mein Polster für die lange Strecke einfach dünn und hart ist. Ich mag kein Flauschepolster, dass, wenn es schön voll Schweiß vollgezogen ist, irgendwelche Falten wirft und dann vielleicht scheuert, sondern ich mag ein hartes, strammes Polster. Ah, scheuern. Ja, das geht jetzt unangenehm. Ja. Scheuern im unteren Bereich. Ich glaube, da hat jeder seine Erfahrung schon gemacht. Ja, also es ist ja so eine Sache, was für eine Qualität du an so einem Sitzpolster hast. Also wenn du guckst, wenn das Sitzpolster eingenäht ist und du hast die Fäden da sichtbar. Das sind meistens hauptsächlich die Stellen, die scheuern. Und deswegen gucke ich immer darauf, dass die Polster wirklich eingeklebt sind. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Das merkt man einfach, weil diese Fäden, die lösen sich natürlich irgendwann mit der Zeit ein bisschen auf. Und das ist dann der Punkt, wo es anfängt, weh zu tun. Und also immer schön auf geklebte Polster achten. Ganz toller Tipp. Erkennt man eigentlich immer, wenn man bei einem Radladen ist, was eine gute und was eine schlechte Radhose ist. Die guten sind zwar immer ein bisschen teurer, ist meistens leider so. Also vom Discounter kann ich definitiv nicht empfehlen. Also die vom Aldi habe ich am Anfang auch mal getragen, wie ich mal 10 Kilometer gefahren bin am Stück. Das war es auch dann. Ja. Aber man merkt den Unterschied. Es ist einfach so. Und wahrscheinlich, wo jetzt immer so ein kleiner Aufschrei aufgeht, ich benutze tatsächlich Gesäßcreme auf langen Strecken. Hey, danke, ich auch. Hey, ja. Super, danke. Sehr schön, dass du aussagst. Du bist nicht alleine, Tom. Du bist nicht allein. Ja. Also beim ersten Mal, ich gebe es ja zu, du stehst da mit der Paste und denkst dir, was mache ich hier? Ne? Wo bin ich jetzt gelandet? Kinder hast du gerade Stubenrein gekriegt, jetzt fängst du wieder damit an. Ne? Jetzt fange ich damit an. Ja, also ehrlich. Also ich hab sowas auch geschenkt bekommen. So, ich sage, ey, was soll ich denn damit, bitte schön? Ne? Und irgendwann habe ich gesagt, ach komm, guck gerade keiner zu, probier's mal aus. Die erste Tube ist leer. Super. Ja, also lang gestanzt, ne? Nur, also, da habe ich schon mehr weg. Ja, okay. Ich habe letztes Jahr erst angefangen damit mal. Ja, okay. Weil vorher brauchte ich es nicht. Ich war ja perfekt eingekleidet, hat ja alles gepasst. Der Sattel war ja perfekt ausgemessen, ne? Weil da brauchst du ja eigentlich auch kein Sitzpolster, sagen ja manche Leute. Nee, Scherz beiseite. Ich hab's einfach verdrängt bis dahin. Ich habe gesagt, nee, komm, ich brauch's nicht. Dann habe ich es mal probiert. Ja, super. Doch. Also man schwitzt ja im Schritt. Ist ja so. Nun mal Fakt. So, und das, was dann scheuert, das ist nicht unbedingt der Stoff, der da verarbeitet wurde in der Hose, sondern es sind diese ganz feinen Salzkristalle. Ja. Die scheuern dir die Haut wund. Und wer sich jemals schon mal so einen Wolf, das heißt ja so einen Wolf gefahren Richtig. Hat, der wird dankbar sein, wenn er beim nächsten Mal solche Gesäßcreme benutzt. Schön die Polster einschmieren. Ich habe eine Woche pausieren dürfen. Das war schon sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Wenn man so nach einer langen Radtour sich unter die Dusche stellt und auf einmal dann schreiend an die Decke springt und sagt, alles klar, gut, ich mache mal eine Woche Pause. Nee, eine Woche Training wieder für den Allerwertesten. Richtig. Das, genau. Das kann, also egal, Frauen und Männer, ich glaube, sind beide betroffen davon. Also es geht nichts um, klar, der gute Sattel. Das ist ja das A und O, davon gehen wir einfach aus. Klar, es gibt viele, die sagen, ich brauche keine Radfahrhose, ich brauche keinen Sitzpolster, ich habe einen guten Sattel. Ja, mag sein, aber ehrlich, ich kenne vielleicht zwei, die sind im Leben noch nie ein Polster in ihre Hose gefahren und die fahren auch hier 300er. Die gibt's. Wieso nicht? Die gibt's. Klar, gibt's überall, aber ehrlich, ich kann das nicht und ich sage, klar, Sattel muss stimmen, die Hose muss passen, die darf nicht zu groß, nicht zu klein sein, zu groß für Falten, zu klein, engt ihr ein paar Sachen ein, engt ihr ein paar Gefäße ein, kann genauso unangenehm werden natürlich und Gesäßcreme, ja, das finde ich, wir reden ja gerade über Ultradistanz, ne? Wir reden ja nicht über, ich fahre mal eben zur ICD und mache mir da eine gut riechende Gesäßcreme drauf, sondern wir reden ja über Ultradistanzen, da finde ich das für mich unerlässlich. Ja, für mich persönlich. Wie wir gerade hier im Chat lesen können, mit Polster und ohne Unterhose, also Unterhose noch dazwischen schalten, also ist ein absolutes No-Go, weil da braucht man auch keine Gesäßcreme mehr, da steuert man sich sowieso alles wund, was man hat. Also ich brauche auch keine Gesäßcreme, wenn ich hier 30, 40 Kilometer fahre. Also davon reden wir nicht. Aber wie du schon sagst, auf langer Distanz, es ist Gold wert. Ja. Ja, also man muss sich nur einmal überwinden. Man hat das nicht mehr im Kopf, weil irgendwann meldet sich irgendein Körperteil und dann hat man das sofort im Kopf. Das ist im Kopf festgebrannt. Oh verdammt, ich muss mich anders setzen, ich muss mich anders halten, ich muss mich anders bewegen. Du hast den Kopf einfach freier, wenn du die Sorgen dann nicht hast. Dann bist du halt eingeschmiert da unten. Ja, und dann ist es halt so. Dann musst du halt am Abend die Hose auswaschen oder nochmal sauer machen mit Feuchttüchern und ein bisschen sauer machen. Dann ist es halt so. Aber ehrlich, du hast den Kopf freier. Das finde ich jetzt. Also, weniger Schmerzen, mehr Fun. Genau, und ich sehe eben, der Chat geht genauso ab wie Facebook, weil ehrlich, da teilen sich wirklich die, ne, das ist, da hat jeder seine eigene Vorlieben. Aber ich merke schon, wir drei sind da relativ, Was ich aber auch noch gemerkt habe, die Unterhose, oder was heißt die Unterhose, die Radhose mit Polster, funktioniert mit meinem Sattel, den ich habe, perfekt. Wenn ich jetzt mit dem Sattel von meiner Frau fahre, der die gleiche Breite hat, also wir haben da echt Glück, da funktioniert es nicht mehr. Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, ich habe so meine Sattel-Hosen-Kombi gefunden, da kann ich vielleicht nur mit ein, zwei Hosen variieren, aber die passt zusammen und davon weiche ich auch nicht mehr ab. Also solange es diesen Sattel noch gibt, wenn er mal kaputt ist, dann kommt er auch wieder. Aber eine Hose alleine funktioniert nur mit einem Sattel zusammen dann auch wirklich gut. Genau, darauf achten. Hose, also Sattel muss zur Hose passen, Hose muss zum Arsch passen und dann wird's laufen. Auf jeden Fall. Also Und das halt auch noch mal so zum Tipp. Man ist ja so als Anfänger in dem Bereich dazu geneigt, schön breiten, komfortablen Sattel zu nehmen. Nein, auch das habe ich selber lernen müssen. Schmerzhaft. Nimm nicht den weichesten. Nein. Der Weich ist nicht bequem. Nee. Und ist halt, die Wirkung, die wird ins Gegenteil verkehrt. Ja. Also lieber schmal, wieder weniger Reibung, auf jeden Fall. Schmerzen, mehr Fun. So, dann machen wir einen kurzen Abstecher von, wir sind ja so in einer Region angekommen, wo auch die Hände so baumeln, so, wenn man so runterfallen lässt vom Körper. Also, was trägt man in den Händen bei Ultradistanzen, Langdistanzen? Fährt man Radhandschuhe oder keine Radhandschuhe? Boah, da bin ich ein ganz schlechtes Beispiel. Ich trage immer Handschuhe und immer lang, aber. Das ist, das ist so ein Spleen, den kriege ich nicht ab. Mountainbiker, okay, du bist Mountainbiker. Da bin ich kein Vorbild, ja. Gut, ich habe dicke und dünne, aber. Ja, okay. Ja. Okay. Also ich habe im Winter halt lang, klar. Und sobald die Temperaturen ein bisschen über dem Gefrierpunkt drüber sind, habe ich halt den ganz normalen kurzfingerigen Handschuh. Also habe ich das auch immer getragen. Habe ich auch immer getragen. Also ja, also pro finde ich jetzt im Sommer die kurzen Radhandschuhe für mich pro. Es ist ein bisschen gepolstert, ja, es ist schön. Wenn man am Lenker ein bisschen umfasst, dann hat man diese Vibration, das entspannt ein bisschen, das entspannt den Nacken auch so ein bisschen, weil man ein bisschen Polsterung hat. Ich habe ja sogar extra welche mit besonderer Polsterung gekauft, die waren auch nicht gar nicht so günstig. Fand ich super toll. Ein Pro. Das zweite Pro ist, wenn man mal stürzen sollte, was ja schon mal passieren kann, hat man nicht die Hand komplett aufgerissen sofort, sondern hat ein bisschen Handschuh dazwischen noch, was ein bisschen abfedert, ist auch toll. Was für mich absolut negativ ist, Style-Polizei, ich habe letztes Jahr, ist mir aufgefallen, weiße Hände. Wie sehe ich denn aus? Ne? Kurzes T-Shirt im Sommer und dann noch weiße Hände gehabt. Klar, du hast ja Tanline von der Uhr, ich habe von meinem Ticker hier. Aber dann ich sage, wieso sind meine Hände denn so hell? Und die Fingerspitzen so braun. Scheiße. Das ist doch kacke. Da würde ich mal nachgucken. Und solche Handschuhe habe ich nämlich. Die lassen das UV-Licht durch. Also ich habe das Problem nicht mehr. Auch gepolstert? Die sind auch gepolstert. Ich glaube, von Röckel sind die. Ich trage nur Röckel. Also ohne Werbung zu machen. Wir werden nicht gesponsert von Röckel, aber ich trage nur Röckel, komischerweise. Also ich war irgendwann vorletztes Jahr auf Versuche nach neuen Handschuhen. Die anderen, die waren halt durch. Und dann war da irgendwie ein Zettel dran. Gegen halt hier diese Bräunungsstreifen und UV-durchlässig. Okay. Alles klar. Also seitdem. Also die Hände sind in Ordnung, also die Beine, da ist ein ordentlicher Cut zwischen weiß und braun. Ja, das kennt man ja, aber ehrlich, so die Hand weiß, das sieht spooky aus. Das war, habe ich gesagt, nee, Leute, ich fahre jetzt wirklich im Sommer auf, wenn es schön ist, jetzt meistens so wirklich ohne Handschuhe. Ja, es ist doof, wenn es spitzig ist, rutscht man ein bisschen mehr, je nachdem, was für Lenkerband man hat, also kein Forktape oder sowas, das ist schon ein bisschen rutschiger, auch ein Nachteil. Wenn man fällt, ist die Hand halt komplett kaputt, ne, das ist halt so, und wegen der Dämpfung. Aber ehrlich, ich fand das sah so blöd aus auf einmal, so wie so die Hand so weiß. Okay, aber guter Tipp mit UV-durchlässigen Stoff, einfach mal schauen. Ja, Handschuhe nur gegen Kälte und Nässe, ja. Aber ja. Wie gesagt, ich bin da auch kein gutes Beispiel, was die Handschuhe angeht. Ich habe auch ziemlich oft Handschuhe, die keinerlei Polster haben, aber ich habe lieber einen geilen Griff oder ein gutes Lenkerband. Okay, festen Griff, ja, das ist wichtig, dass man nicht abrutscht halt, ne? Nee, ich meine, wenn ich jetzt mit dem Mountainbike eine lange Distanz fahre, dann habe ich einen Griff, der entsprechend ergonomisch ist. Und wenn ich mit der Dropbar fahre, dann wirklich entsprechend halt, oder habe mein entsprechendes Lenkerband, wo mir die Dämpfung gibt, die ich brauche. Okay. Ja, ich bin ja vorher auch Mountainbike gefahren und meine ersten Touren waren auch mit langen Handschuhen. Deswegen sage ich eh Mountainbiker. Also Mountainbike fahre ich auch nur mit langen Handschuhen, mit nichts anderen. Ich glaube, bei mir kommt das lange Handschuhding auch nur deswegen, weil ich mal eine Tour hatte. Da bin ich mit einem Kumpel auf eine große Hütte hochgefahren. Es war arschkalt. Wir wollten oben einkehren. Die Hütte hatte zu bisschen runter und die Hände waren so erfroren, dass das hat so dermaßen wehgetan. Und seitdem bin ich unglaublich feinfühlig. was Kälte an den Händen angeht, und deswegen sind die eingepackt. Ja, okay. Ja, also ja. Ich habe letzten Winter einen Fehlkauf gemacht. Ich habe bei der Firma Röckel bin ich hängen geblieben und mit denen fahre ich ja meistens immer mit den Handschuhen. Ich habe wieder einen Namen gesagt, verdammt, mit einem Hersteller, mit R, wieder gelandet und habe mir aus Versehen Winterhandschuhe von denen gekauft, weil ich pendel, ne, im Winter, da kann ich auch schon mal erheblich Minusgrade geben. In denen schwitze ich dummerweise richtig heftig. Die sind richtig heiße Dinger. Und dann fange ich an zu schwitzen. Und dann wird es einfach kalt. Das war ein Fehlkauf. Also darf auch nicht zu warm sein. Weil ich mag auch keine kalten Hände. Also ich bin auch derjenige, der, sobald es ein bisschen frischer wird, bin ich der Erste, der Handschuhe anhat von unserer Pendlergruppe. Die anderen sagen, ja, wieder mit den Handschuhen. Aber ich bin der Erste, der Handschuhe anhat. Weil ich auch ein bisschen fröstel schon mal an den Fingern. Aber darf auch nicht zu warm sein. Dann fange ich auch wieder an zu schwitzen. Ja. Das ist auch blöd. Da habe ich auch ein cooles Erlebnis gehabt. Ich habe beim Pendeln, dachte ich mir auch, Mensch, mit diesen dicken Winterhandschuhen ist irgendwie nicht so cool. Dann habe ich mir mal so Pugis, heißen die Pugis, gekauft, die, wo du quasi über den Lenker drüber schiebst und dann mit dem Arm quasi rein. Ja. Dachte ja. mir, die sollen ja mega cool und mega warm sein. Probiere ich die einfach mal aus und es war noch nie so kalt, dass ich sie gebraucht hätte. Ich stecke da die Hand rein und wenn ich losfahre, das dauert, keine Ahnung, 20 Minuten, und dann merke ich, wie der Saft an... Also da ist ja meistens auch schon kalt, wenn ich die Dinger habe. Mhm. Im Ärmel steigt, bis ich aus dem Handschuh draußen bin. Ich kann die Dinger nicht fahren. Die sind einfach. Okay. Ich war noch nie in so einer Kälte, dass ich solche Pugis gebraucht hätte. Bekannter Fette von mir, der ist begeistert davon. Echt? Ja, der ist begeistert davon. Okay. So, Handschuh. Tiefer. Hose haben wir, Bibshort haben wir. Ich bin absoluter Becky-Fan. Ja. Also Style-Polizei, aber mir geht es auch wirklich darum, wenn es mal ein bisschen kälter ist, mag ich gerne noch eine Schicht drüber haben. Ja, die Decke darf auch mega dünn sein, muss keine dicke sein. Und es gibt so Baggies, wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie ist das Wetter, dann ist die hinten quasi wasserdicht und vorne ist die quasi nur ein etwas dickerer Stoff, aber lässt halt Dampf durch und Schweiß und so weiter. Aber hinten ist der Hintern halt dicht, wenn Spritzwasser kommt. Ein Baggy nochmal, okay. Ich kenne ich aus Mountainbike-Zeiten, habe ich am Anfang auch gemacht, habe ich jetzt auch drauf verzichtet, weil, weiß ich nicht, habe ich keinen Gefallen mehr daran gefunden. Bei dir, Tom? Ist situationsbedingt. Also ich bin gestern noch eine Runde gefahren und hier war das Wetter halt so ein bisschen Regen, Sonne, und da habe ich mir gedacht, weißt du was, ziehst du halt Baggy drüber. War jetzt in dem Fall auch nicht verkehrt. Also es kommt bei mir immer wirklich drauf an, wie ist das Wetter draußen? Das ist so das Hauptaugenmerk. Fahre ich aber trotzdem recht selten. Aber ist schon oder kann schon echt effektiv sein. Okay. Ich habe es nur auf langen Fahrten wirklich an. Wenn ich auf Backpacking-Touren bin, dann habe ich sie lieber an. Ja. Okay. Baggy. Aber nochmal zur Hose. Also man trägt dann meistens trotzdem, meistens haben wir noch eine Bibshort drunter, die meisten. Die gibt es ja in lang. Dreiviertel, sieben Achtel, halblang, Überknie, Unterknie, Länge. Ich trage immer die kurzen und die langen. Also ganz, ganz einfach eher digital, 1 und 0. Also im Sommer kurz, im Winter lang. Genau, und für das zwischendrin habe ich Knielänge. Beinlänge habe ich sogar. Also Beinlänge, also von unten bis übers Knie habe ich dann welche, die ich drüber ziehe, die ich mir einfach mal eben kurz Reißverschluss wegziehen kann, über die Schuhe weg und dann ab in die Hemdtasche hinten rein. Ja. Also ich habe auch Beinlänge, aber ich weiß nie, ob die jetzt schon zu eng sind oder nicht. Da habe ich kein Gefühl für. Die sind immer zu eng. Manchmal denke ich, ja, gefühlt immer zu eng. Die müssen zu eng sein, sonst rutschen sie dir ja bis ins Knie runter. Wenn der Fuß nach Tattoo nicht blau ist, dann passt's. Stimmt, ja. Wenn du Gefühl im Fuß hast, ja. Manchmal kribbelt's im Zeh, also ich weiß nicht, woher das kommt. Okay, dann musst du nach Hause. Okay, also ja, aber ehrlich, also bei, das ist, glaube ich, Geschmackssache, ne? Ob man eher friert wird, wenn man unterwegs ist. Man sollte natürlich darauf vorbereitet sein, bei langen Distanzen in welche Klimazonen man fährt. Das kann ja schon mal, je nachdem, wenn man mal so eine kleine Bergkette mal eben durchstößt, mal eben überfährt, kann auf einer Seite ganz anders Wetter sein. Und da sind, glaube ich, die Kombi aus, also wäre für mich jetzt die Kombi kurze Hose und Beinlänge, fände ich jetzt besser, als eine lange Hose zu haben, im Kalten loszufahren und im Heißen, wenn ich im Heißen ankomme, dann mit einer langen Hose rumfahren müsste, fände ich jetzt problematischer, als wenn ich mir jetzt einfach, wenn es andersrum wäre, mir die Beinlänge einfach aus- oder anziehen kann, ohne mich komplett umzuziehen. Ist ja auch eine Frage des Gewichts wieder, ne? Wenn du auf Bikepacking-Touren unterwegs bist, du willst ja nicht unbedingt allzu viel Gewicht mit herumschleppen. Und da finde ich aber solche Sachen wie Beinlinge recht komfortabel. Genau, das ist also nicht extra Hose, nochmal Beinlinge. Also kurze Hose und Beinlinge. Dann hast du keine zwei Hosen, ne? Ja. Genauso wie mit Armlingen, je nachdem. Kann man schnell nochmal in einer Trikottasche verstauen, wenn es zu warm wird. Also da. Umrahmwickeln. Ganz gut mit geht alles. Also ich habe Beinlinge auch, aber ich habe die Beinlinge eigentlich nur an, wenn ich wirklich weiß, es bleibt trocken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Beinlinge, auch wenn sie nahezu wasserdicht sind, trotzdem meine Füße, also es läuft dann am Beinling runter, läuft dann irgendwann in den Schuh rein. Und um das zu vermeiden, habe ich in Zukunft eigentlich nur noch eine Regenhose an, die lang ist und dann quasi über den Überschuh, wenn ich einen habe, quasi drüber läuft. Und da ich eine leichte, lange Regenhose habe, habe ich maximal eine kurze Hose mit dabei, mit Knielingen. Und wenn es dann wirklich noch kälter wird, dann habe ich die Regenhose halt dann drüber. Nicht, weil es regnet, sondern weil es einfach eine Wärmeschutzschicht ist. Also ich mag dieses Zwiebeln, dieses Kombinieren von Kleidungsstücken, die man dann zweckentfremdet, einfach um einen gewissen Effekt zu haben. Also die Regenhose zum Wärmen zu nehmen, weil sie ja auch in der Regel sie ist winddicht. Und alleine das, die Hitze, die sich dann unten, oder die Wärme, die sich unten drunter anstaut, hält ja auch warm und hab dann lieber ein dickes Paar Socken mit dabei, die ich zur Not dann halt abends auch im Schlafen dann mit dabei habe. Und Schuhe? Schuhe kommt wirklich drauf an, wo geht's hin und was macht die Temperatur? Ich trage grundsätzlich eigentlich nur Mountainbike-Schuhe, weil ich damit besser gehen kann wie mit Rennradschuhen. Also vom Profil halt unten drunter. Weil für mich bei richtig langen Sachen, außer wenn die nur auf der Straße stattfinden, halt irgendwo laufen, schieben, tragen, vielleicht auch mal mit dazugehört, es einfach angenehmer ist. Und ich habe keine so monstersteifen Rennpellen an. Also ich habe gern so Kompischuhe an. So eine Mischung zwischen Sportschuhe, aber noch genug steife Sohle, dass ich Druck aufs Pedal bringe. Und habe ich auch gerne. Also ich brauche ein bisschen Profil. Leser meines Blogs wissen auch, welche ich trage. Ich mag gerne die mit SPD-Pedalen, auch mit den normalen SPD-Mountainbike-Klickpedalen verwenden kann, einfach nur mit einem Profil unter der Sohle, wo ich auch mal im Wald absteigen und schieben kann, wenn ich sein muss. Mit Rennradschuhen ist es für mich auch eher ein bisschen problematisch. Dann liegt man ja eher mit dem Gesicht auf der Dropper als und dem Matsch, als wirklich man wirklich damit schieben kann. Also ja, ich habe so Cross-Schuhe und da kann man halt auch mal 2-3 Meter mit normal laufen oder relativ normal. Da sind halt auch die SPD-Cleats drunter und die sind ganz okay, bin ich zufrieden mit. Im Winter habe ich halt welche, die gehen etwas über dem Knöchel. Mhm. Wir haben da drüber halt dieses, jetzt komme ich gerade wieder nicht auf den Namen, aus dem Tauchgewerbe, diese Neopren. Neoprenüberzieher. Genau, die Neoprenüberzieher. Und die halten im Winter ganz gut warm, halten noch ein bisschen Nässe fern. Da sind die ganz praktisch, sind natürlich ein bisschen klobig und haben natürlich Gewicht. Ja, sind das die mit dem Geweih? Nee, ich rede von den Schuhen. Ach so, ich habe Überschuhe. Mit dicke Geweih drüber immer. Das ist also praktisch der Schuh, der hat oben diesen Neoprenabschluss. Ach so, das meinst du, okay. Ja, ich trage nur normale Schuhe, auch Winterschuhe. Ja, diese Marke aus Japan. also die sind ganz gut, aber die haben halt ordentlich Gewicht. Und sobald halt das Wetter einigermaßen mitspielt, habe ich halt diese Cross-Schuhe. Und letzten Winter bin ich meine Sommerschuhe gefahren, einfach weitergefahren und habe einfach richtig fette, fiese Überschuhe drüber gezogen, die mit dem Geweih, diese schönen Dinger, ist auch so ein dickes Neopren, dachte ich, was kann das geben? Für mich war das perfekt. Die waren super, warme Füße. Kann man auch machen, klar. Ja, doch. Ich habe jetzt den Winter das erste Mal einen richtigen Winterschuh gekauft, der richtig gut ist. Und mag den ganz gerne, aber ich habe gemerkt, dass ich doch auch eher dazu neige, meinen normalen Radschuh anzuziehen und dann lieber einen Überschuh mitzunehmen. Wenn es wirklich kalt ist, vor allem wenn es regnet, dann macht der Überschuh halt auch das, was er soll, er hält dicht. Genau. Und wer nicht dicht hält, also ich habe wasserdichte Socken. Ja, auch wasserdichte Socken werden immer nass. Spätestens von innen. Natürlich. Genau. Also aber dafür halten sie wirklich super geil warm. Also ich mag die Dinger teilweise schon. Also ich trage die auch. Also das sind keine, die ich trage. Also es gibt die für Radfahrer und fürs Biking und Hiking. Ich trage die fürs Hiking, die Dinger. Und die sind, im Winter habe ich die immer an. Klar wird es nass innen drin, weil man schwitzt auch am Fuß irgendwo da drin, aber man kühlt dann nicht so aus, weil diese Wolle ist auch dieser Neoprenstoff, in den das eingewebt ist, da kommt halt nichts durch, ne? Genau. Dann das kannst du aber Merino auch wieder weglassen. Also. Ja, das stimmt, ja. Das kannst du weglassen, dann wird es eklig, ja. Dann hast du Suppe. Okay. Ja. So. Haben wir von oben nach unten, sind wir einmal durch. Das Thema, worauf wir sitzen, da machen wir eine eigene Sendung für. Also welches Rad nehme ich überhaupt für Ultra- und Langdistanz? Ich glaube, da können wir hier eine 3 Stunden eigene Sendung draus machen. Aber ich glaube, wir haben noch das Thema physische Vorbereitung haben wir. Wir haben die Technik, die psychische Vorbereitung, also das mentale Training für die Ultra- und Langdistanz. Wenn wir nochmal auf die Ultra-Langdistanz jetzt wieder zurückkommen, da ist ja, glaube ich, das mentale Training, oder also Training ist ja schwierig zu sagen, wie kann man das mental trainieren? Man muss einfach drauf haben, muss es einfach sich selber aneignen, glaube ich, dass man im Kopf bereit ist, sowas zu machen. Da hast du was Schönes geschrieben, natürlich auch, ich brauche einen Baukasten, auf den ich zurückgreifen kann, wenn es mir schlecht geht. Wow. Ja. wir haben ja gesagt, wenn ich mich physisch drauf vorbereite, dann tue ich den Umfang langsam erweitern. Also ich fahre mal 100 Kilometer, dann fahre ich 150 und so steigert sich das. Irgendwann fahre ich meinen ersten 400er, wie auch immer. Und ich durchlebe da teilweise Hochs und Tiefs und lerne mich dabei besser kennen. Also das geht einfach. Das geht einmal rein nur ums Mentale, also wie gehe ich mit einem Tief um? Ich weiß ja, danach kommt auch irgendwann wieder ein Hoch. Wie merke ich, dass meine Stimmung kippt? Und kann ich Dinge tun, dass das später passiert oder vielleicht gar nicht passiert? Und für mich ist es wichtig, dass ich im Großteil der Tour, wenn ich unterwegs bin, Selbstvertrauen in mich habe. Und das ist die Erfahrung, die ich sammle auf dem Rad, damit ich weiß, wenn es jetzt hier ein bisschen zwickt, was muss ich denn tun? Brauche ich eine Pause? Muss ich mich dehnen? Habe ich vielleicht irgendwie eine Unterversorgung, dass ich irgendwas zu mir nehmen müsste? Oder nehme ich einfach lieber mal eine halbe Stunde Druck vom Pedal und dann gibt sich das wieder? Und dieses Selbstvertrauen gibt mir eine innere Ruhe, um auf Situationen besser reagieren zu können. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Platten habe und ich nicht weiß, wie man einen Platten behebt, habe ich Stress. Wenn ich das aber weiß und weiß, was muss ich tun, einfach um in Viertelstunde wieder weiterfahren zu können, gibt mir das einfach mega viel Ruhe. Ich brauche mich darum eigentlich gar nicht mehr kümmern und kann mich um andere Dinge kümmern. Und da gibt es viele Arten, wie ich da hingehen kann. Ich habe mich das erste Mal damit beschäftigt, wo ich 2017 die Transkimbrica gefahren bin, weil das für mich eine Distanz war, die neu war. Und habe mir kleine Kärtchen gemacht. Ich hatte 12 Kärtchen und die komplette Strecke zum Beispiel war auf diesen 12 Kärtchen verteilt. Da hatte ich verschiedene Ortschaften, durch die ich fahre, chronologisch drauf mit den Kilometerabständen. Und dann war es für mich einmal cool, weil ich gesehen habe, bis zur nächsten Ortschaft, das sind nur noch 20 Kilometer. Klacks, habe ich ja gleich gemacht. Dann konnte ich eine Karte irgendwann wieder wegschmeißen, dann waren es nur noch 11. Und das sind so das Zerteilen von einem kompletten Ziel in kleine Etappen, also in kleine Zwischenziele und die dann halt nochmal unterteilt mit Kilometerangaben. Und dann habe ich mir so kleine Belohnungen mitgenommen. Also ich habe gesagt, ist okay, wenn ich jetzt die 100 Kilometer gefahren bin, dann gibt's diesen monstergeilen Schokoladenriegel oder keine Ahnung, irgendwas. Und so halte ich mich eigentlich immer oder versuche ich, mich bei Laune zu halten, um das Tief so weit wie möglich rauszuzögern, obwohl ich eigentlich nicht weiß, es kommt. Das ist so Teilziele, ja. Wie du sagtest. Ne? Also wichtig, habe ich gerade rausgehört, nicht das eine Ziel, ich fahre jetzt los, mein Ziel ist ankommen, dort oben, sondern kleine Teilziele. Ich will jetzt das erste Drittel des Tages überstanden haben, das zweite Drittel, das letzte Drittel des Tages will ich jetzt irgendwie erreichen. Also immer sich seine Belohnung in mehreren kleinen Etappen geben, als am Ende des Tages einfach nur darauf hinzuhecheln, sondern den ganzen Tag über sich selber zu belohnen dadurch, dass man kleine Ziele erreicht hat. Und mit diesen Kärtchen da, viele machen das ja auch, indem sie sich sowas auf den Rahmen oben aufs Oberrohr draufkleben, ne? So eine kleine Liste draufkleben mit kleinen Kilometerangaben drauf. So, ich bin jetzt am Ort Buxtehude bei so und so viel Kilometer, da gibt es Wasser, drei Orte weiter, 20 Kilometer, da gibt es ein Edeka, wo ich einkaufen kann. Mhm. Ne, das kann man sich ja auch, wie du sagst, Karten finde ich interessant, weil die schmeißt du weg und sagst so, befreit, ich bin durch, ich hab's fertig. Also ich habe sie nicht weggeschmissen, aber ich habe sie halt weggesteckt. okay. Aber ich habe mich bewusst für eine Karte und nicht für so einen riesen Streifen auf dem Oberrohr entschieden, einmal weil es übersichtlicher ist. Also auf der Karte habe ich immer so 150, 200 Kilometer gehabt ungefähr. Nee, Quatsch, gar nicht wahr. 1300. Also es waren 12 Karten. Und ich habe halt mir vorher die Strecke angeguckt und habe mir geguckt, wo gibt's denn Ortschaften, wo könnte ich irgendwas einkaufen. Das habe ich entsprechend angekreuzt. Und für mich war es wichtig, dass ich das relativ schnell, ohne lange suchen zu müssen, auf dieser Karte finde, die Information, die ich brauche. Ich habe auch ganz oben an der Karte den Kilometerübertrag quasi gehabt, was ich schon gefahren bin, wenn ich diese Karte in der Hand habe. Mhm. Und ich habe ganz unten auf dieser Karte auch den Kilometerstand gehabt, den ich gefahren bin, wenn ich zur nächsten Karte gehe. Und habe mich dann quasi auch mit Rechnen immer ab und zu ein bisschen abgelenkt. Und das war ganz witzig, weil das wirklich cool funktioniert hat. Und wenn ich die Karte heute noch bei mir in der Werkstatt, also im Keller habe ich so eine kleine Werkstatt, sehe, ist das eine mega coole Erinnerung. Okay, ist also wie ein Logbuch. Genau. Also ich hätte rein theoretisch, wenn alles ausgeschildert wäre, auch nur nach Ortschaften fahren können. Ich hätte Navi vielleicht gar nicht gebraucht, aber ich hätte es mir nicht zugetraut. Nee. Nee. Genau. Dann war für mich wichtig, dass ich immer was zum Nachschieben habe an Energie. Also sprich, ich will mich nicht gedanklich mit dem Problem um Trinken oder Essen beschäftigen müssen, in dem Sinne, dass ich fahre und merke, oh, ich habe den übelsten Knast und ich habe jetzt nichts mehr zum Essen mit dabei und meine Flaschen sind leer. Also sprich, den Stress nehme ich mir, indem ich in dem Moment, wo eine Flasche leer ist, ich versuche relativ schnell die leere Flasche wieder aufzufüllen, auch wenn ich noch eine auf Reserve habe. Und ich habe bei mir immer so einen Foodpouch mit dabei und da habe ich Essen mit drin. Mhm. Und da gibt's Essen, das ist einfach da, dass halt Energie da ist und da ist Essen drin, was so Belohnung ist. Das waren bei mir bei der Donskimbrika so von Haribo so komische Cola-Böller, keine Ahnung, die schmecken einfach mega geil. Die esse ich mal Kracher, diese kleinen Kracher, ja. Ja, genau, die esse ich meinem Kleinen noch immer weg, wenn er die geschenkt bekommt. Holla, die Kracher, ja. Er kriegt's ja wieder zurück. Und die habe ich dann auch mit drin gehabt und das waren dann immer so kleine Belohnungen, weil ich gewusst habe, die schmecken geil und da habe ich was zum Kauen und genau, lass es mir quasi auf dem Rad gut gehen. Auch wenn das Wetter vielleicht nicht so prickelnd ist, freue ich mich immer wieder, wenn ich was nachschieben kann, was schmeckt. Irgendwann habe ich die Sorte sogar mal gewechselt, glaube ich. Genau. Okay, kleine Ziele, belohnen zwischendurch. Mit Karten finde ich sehr interessant. Ich glaube, das klaue ich mir, die Idee. Das ist gar nicht so schlecht. Karten, die ich dann auch wegstecken kann und immer nur das Teilziel dann vor Auge habe. Und das gefällt mir. Das ist finde ich eine gute Idee. Ich glaube, das übernehme ich mit den Karten für meine nächste Tour. Von sowas wäre ich ganz weit weg. Echt? Ja. Warum? Also erstmal die Belohnung mit dem Schokoriegel oder mit Gummibärchen, die wären schon nach 20 Kilometern weg. Jetzt eine Sache, selbst keine Chance. Ne? Ja, also da hört mein Wille dann auf. Also da. also wenn ich sowas mache, ist egal, ob ich jetzt lange Touren fahre oder auch nur kurze. Das Wichtigste ist für mich, ich gehe mit Freude da dran und mit Sicherheit, ich komme auch mal in so ein Loch, wo ich denke, boah, jetzt habe ich echt zu kämpfen und kämpfe mich vielleicht irgendwie einen Hügel rauf, einen Berg rauf und dann habe ich das aber so, wenn ich dann irgendwie vielleicht mal zum schönen Punkt komme auf dem Berg und habe eine tolle Aussicht, dann halte ich vielleicht kurz an, genieße und vielleicht reise ich auch mal die Hände in die Höhe und bin da voll emotional und schrei vielleicht mal, wenn mich gerade keiner hört, so dieses Ja, ne? Dieses Euphorische. Und das hilft ungemein. Also diese Freude versuchen, sich auf der Tour zu behalten, obwohl man definitiv weiß, dieser tote Punkt, der wird kommen. Ganz klar, das bleibt nicht aus. Aber ja, auch der Wille, das zu schaffen, der ist bei mir halt ganz ausgeprägt. Ich setze mir ein Ziel und ich bin mir immer sicher, ich erreiche dieses Ziel. Ich habe diesen Willen, das zu erreichen. Ob ich jetzt die 200, 300, 400, 500 fahre, wäre mir egal. Wenn ich irgendwie vielleicht was sehe, was mir gefällt, worauf ich richtig Bock habe, dann gibt es für mich kein Zurück. Das ist halt mein Wille. Ne? Das ist vielleicht nicht auf alle übertragbar. Du weißt aber nur, dass du es schaffst, weil du es ja aber schon mal versucht hast, in die Nähe zu kommen. Und wie, glaube ich, Ralf gesagt hatte, du hast ja schon im Kopf schon dich schon so weit vorbereitet, dass du es schaffst. Das heißt, ja, du weißt, dass du dein Rad ganz machen kannst, wenn es unterwegs kaputt gehen sollte. Genau. Du weißt, was du essen sollst unterwegs. Du weißt, wann trinken sollst unterwegs, weil du vorbereitet bist. Dann weißt du auch, du schaffst es. Und das ist das, was Ralf auch sagte. Ganz wichtig ist, sich nicht mit Getränken beschäftigen zu müssen oder mit Nahrung. Das ist also, gebe ich ihm vollkommen recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du weißt, du hast genug zu essen, genug zu trinken an Bord, dann bist du komplett entspannt und kannst erstmal die ganze Fahrt mehr genießen. Deine Gedanken schwirren nicht immer darum, oh, wo ist die nächste Tankstelle, wo kriege ich jetzt was zu essen her, verdammt, das habe ich verpennt, irgendwo was zu mir zu nehmen oder was zu besorgen. Das macht die ganze Geschichte ein bisschen entspannter. Und ja, aber das sind für mich einfach so wenige Kleinigkeiten, die für mich persönlich ausreichen, um meine Ziele zu erreichen. Also ich käme jetzt nicht auf die Idee, mir Kärtchen zu machen. Das würde ich höchstens vielleicht irgendwie machen, wenn ich sagen würde, oh, da ist aber eine schöne Sehenswürdigkeit, da möchte ich hin, das möchte ich nicht dran vorbeifahren. So, aber ist für mich so in dem Sinne relativ irrelevant, bin ich ehrlich. Okay, spannend. Zwei komplett gegensätzliche Ansichten. Das heißt, du fährst wirklich auf Ziel und sagst, da will ich hin. Und wenn ich unterwegs was sehe, wo ich einkaufen kann, wo ich eine Sightseeing-Tour machen kann, einen kleinen Abstecher zwischendurch, machst du den, so wie du ihn siehst. Ja, eigentlich schon. Okay. Also es kommt natürlich drauf an, welche Art von Tour du machst. Also wenn du jetzt eine Sightseeing-Tour machst, dann ist das was anderes. Da musst du planen. Interessant finde ich halt auch vielleicht die Funktion bei mir am Radcomputer, dass ich nicht die Kilometer aufwärts sammle, sondern dass sie einfach rückwärts zählen. Kann man sich ja bei gewissen Geräten so einstellen. Genau. Also das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache, beziehungsweise für den Kopf ist das so, es wird immer weniger. Mhm. Das schaffe ich. Jetzt ist es nicht mehr dreistellig, sondern nur noch zweistellig. Da ist ja nur noch ein Klacks. Das sind so Kleinigkeiten, aber das reicht mir vollkommen aus, um meine Ziele zu erreichen. Okay. Ja. Was ich auch mir angewöhnt habe, obwohl ich es eigentlich total ungern kann ich nicht sagen. Ich bin am Anfang nie mit Musik gefahren und mittlerweile habe ich sie zumindest immer mit dabei. Ich habe sie nicht zwingend im Ohr, aber ich habe sie als Backup zumindest mit dabei. Ich habe gemerkt, wenn ich wirklich lange Sachen fahre, die auch vielleicht mal in die Nacht reingehen oder durch die Nacht durch, und es fällt schwer, mich zu motivieren oder bei Laune zu halten, dann ist Musik für mich ein unglaublich guter Schlüssel, um meine Stimmung zu lenken. Also wenn ich hart fahren will, dann habe ich harte Musik, die mir richtig ins Gesicht haut. Wenn ich in den Morgen reinfahre, also aus der Nacht raus in den Morgen rein, habe ich gern so ein bisschen melancholische Musik oder so, keine Ahnung, so einen coolen Blues. Kann mich durch die Musik da wirklich auch gut pushen. Also Ja, stimmt. Also im B3-Player, glaube ich, habe ich immer mit dabei. Also ich bin auch total simpel gestrickt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber da bin ich wirklich sehr simpel gestrickt. Ich habe auch Musik schon mal dabei, wenn ich sage, ich brauche das nicht immer, manchmal, aber habe ich schon mal gern dabei, aber nur aus dem Grund, ich habe einen eine bestimmte Art von Musik, die ich von dem befreundeten DJ bekomme, die auch erstaunlicherweise immer im richtigen BPM abgespielt ist, dass mein Kopf das in meinen Körper verarbeitet. Ich fahre dann wirklich in einer konstanten Geschwindigkeit, in einer konstanten Pedalumdrehung nach dem Beat. Das heißt, das ist nichts hier, kein Techno-Beat, wo ich ja Gas gebe ohne Ende, aber ich komme einfach nur in den, ich kann gedanklich abschalten, ich höre die Musik zwar, aber ich achte nicht besonders drauf. Mein Körper setzt aber die Musik um, die Schläge der Musik in meine Pedalerie um und ich fahre so schnell, wie die Musik mir den Takt vorgibt und ich brauche da gar nicht drüber nachdenken und ich mache das wirklich intuitiv und das mache ich ja sowieso intuitiv und manchmal erwischt man sich ja, ich könnte eigentlich jetzt gerade schneller fahren, ich bin zu langsam gerade, ich merke gerade, ich bin zu langsam gefahren, guck auf mein Navigerät mit der Musik. Habe ich es gemerkt, für mich persönlich fahre ich konstant genau die Geschwindigkeit, die Musik, die vorgibt. Ohne, dass ich da groß nachdenken muss was ich eh nicht müsste, aber ich muss auch nicht nachsteuern. Das ist erstaunlich dabei. Das heißt, so 2 Stunden so ein Track drauf in einer bestimmten Geschwindigkeit, da fahre ich auch 2 Stunden konstant genau diese Geschwindigkeit, ohne nachzusteuern, ohne nachzudenken. 145 Beats per Minute. zum Ausrollen, ne? Zum Ausrollen natürlich. Ja, natürlich. Ja. Also finde ich jetzt so, obwohl ich es eigentlich lieber mag, also gerade so früh morgens oder abends habe ich eigentlich eher keine Musik drauf. Weil früh morgens, da liebe ich die Vögel, wenn die zwitschern. Ja. Und abends habe ich es gerne, das Quietschen hören, bevor das Auto mich auf die Motorhaube nimmt, weil der Fahrer eingeschlafen ist abends. Deswegen habe ich eher so tagsüber im Hellen bei einfachen Touren habe ich doch gerne dann schon mal die Musik dabei. Ja, ich denke mal, auch gerade nachts ist das eine gute Hilfe, so ein bisschen was aufs Ohr zu bekommen, wach zu bleiben. Viele fahren ja auch gerne bei Nacht und da ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, die Konzentration hochzuhalten. Mhm. Man hat immer oder oft das Gefühl, man hat eine hohe Geschwindigkeit dabei, fährt man gar nicht wirklich so schnell. Genau, man fällt fast um, ja. So, das sind halt, ne? Ja, da kann so man die Erfahrung, die man dann nachts schon mal hat. Und da ist so ein bisschen Musik, bisschen Abwechslung auf dem Ohr gar nicht so verkehrt. Ja, und man kann witzig. Ja. Nachts ist ja eh keiner mit unterwegs, dann machst du mal nicht lächerlich und die Tiere werden zwar manchmal wach dadurch und laufen schreiend weg, nein, Scherz, aber so ein bisschen witzig ist ja, ne, wird man wach bei. Ja. Ja. Doch, bin ich dabei. Doch, da bin ich dabei. Wie sind wir jetzt darauf gekommen, auf Musik im Ohr, Ralf? Mensch, jetzt hast du ja den roten Faden komplett blau gemacht gerade. Um wieder zurückzukommen zu dem mentalen Punkt. Genau, da waren wir, genau. Ich habe, wo ich angefangen habe, lange Distanzen zu fahren, gemerkt, dass ich loslassen muss. Also ich muss mich emotional loslassen können. Also ich muss mich da voll drauf einlassen können und das bedeutet für mich, dass ich die Hochs und die Tiefs wirklich bewusst erlebe und das auch zulasse. Also, dass ich nicht sage, ich bin ein harter Hund, hier kullert keine Träne runter oder so, sondern wenn mir nach Heulen ist, dann heule ich auf dem Rad und wenn mir nach Lachen und Jauchzen ist, dann jauchze ich und lache auf dem Rad. Und das war für mich wichtig, die Erkenntnis gemacht zu haben, dass das normal ist, dass das für mich dazugehört und dass ich da keine Angst vor haben muss, weil ich aus jedem Tief gestärkt irgendwo wieder rauskomme. Und ich weiß nicht mehr genau, bei irgendjemandem habe ich es mal gehört, es war auch irgendwie ein Podcast, man ist ja gezwungen, sich mit sich selber auf dem Rad auseinanderzusetzen, wenn du lange Dinger fährst. Genau, richtig. Ziemlich oft bist du alleine unterwegs, da ist nicht immer jemand neben dir, mit dem du quatschen kannst, also sind irgendwelche Gedanken in deinem Kopf und die kannst du halt aufgreifen und du kannst sie nicht aufgreifen. Sie kommen sowieso irgendwann wieder zurück und ich finde das Schöne, dass sich für mich relativ viel von alleine löst, weil ich es zulasse, dass mein Kopf sich mit diesen Dingen beschäftigt. Und das hat für mich eine reinigende Wirkung und das muss ich zulassen sonst. Und das gibt mir auch eine mentale Stärke, auch wenn es mir in dem Moment vielleicht ein bisschen schlecht geht. Aber ich weiß, nicht lange. Es geht auch bald wieder besser. Aber ehrlich, also wenn ich lange Touren mache, lange mehrtägige Touren mache, dann weiß ich, ich schalte sehr schnell ab. Mein Kopf wird sehr schnell ziemlich frei, freier als ich es eigentlich möchte manchmal. Und ich glaube, das wird ein Thema werden, was mir gerade eingefallen ist. Wir haben gerade den Martin mit dabei hier. Den hätte ich mal gerne mit dabei, wenn es darum geht, wie kriege ich denn meinen Kopf eigentlich wieder klar, um wieder zur Arbeit zu gehen? Ich glaube, das ist auch wieder ein Thema, ne? Bei der richtigen Ultradistanz, wenn ich mal ein paar Wochen unterwegs bin mit dem Fahrrad alleine, wie kriege ich denn mein Kopf, wie werde ich im Kopf wieder so klar, nicht, dass ich sagen will, mein ist nur im Kopf, aber wie kriege ich mich selber wieder so klar, dass ich wieder mich runterleveln kann, dass ich mich nicht nur noch freue auf das Fahren, Fahren, Fahren, sondern dass ich wieder zur Arbeit gehen kann oder muss. Oder da würde ich gerne dann zuhören. Das also, ich trinken merke schon, heißt es, ja. Ich brauche auch noch einfach Tipps. Trinken. Einfach trinken, ja, nee, das glaube ich nicht. Ich merke schon nach einer Woche, dass es mir schwerfällt, wieder anzukommen. Ja, also aber ehrlich, also, ich glaube, das ist normal. Also wenn ich von langen Touren, wenn ich von mehreren Tagen Touren wieder zur Arbeit gehe und mich in den Rechner setze, das Erste, was ich mache, ich setze mich 5 Minuten hin und meditiere darüber, wie mein Passwort ist, um mich im Rechner einzuloggen. Ich weiß nicht, was das bei mir unten an der Tastatur dran. Nee, Quatsch. Ah, verdammt, ey, wir sind online, Mensch. Nein, aber ehrlich, natürlich nicht. Also, aber da merkt man doch, man baut nicht ab, sondern man lässt sich beim langen Radfahren sehr schnell auf etwas ein, was man so gar nicht vorher erwartet hatte. Also, was ich damals vorher gar nicht erwartet hätte. Das heißt, ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet, dass ich mich wirklich so tief entspanne bei so einer langen Tour, dass ich dadurch tagelang, wochenlang glücklich war. Vielleicht habe ich mich am Anfang ein bisschen falsch ausgedrückt. Also ich fahre nicht lange Distanzen, ja. um mich dann, wenn ich mich mit mir selber beschäftige, Probleme zu lösen oder so, sondern nein, also mein Kopf ist in dem Moment auch leer, aber ich merke, dass ich, keine Ahnung, wie man das nennen mag, Probleme, Blockaden, whatever lösen, obwohl ich nichts dazu tue, aber ich muss es zulassen können, dass es mir halt gerade gut geht oder dass es mir gerade schlecht geht, also mental gesehen. Also auf der emotionalen Schiene jetzt, nicht weil ich körperlich komplett kaputt bin oder so, sondern ich merke gerade, irgendwas hat sich gerade gelöst und das muss raus, und wenn es raus ist, dann ist alles gut. Okay. Ja, also ich finde das Schöne, dass man nach solchen Touren unheimlich lange davon zehren kann. Oh ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und die begleitet mich halt wochenlang noch im Alltag, auch wenn es mal wieder stressig ist, dann in dem Moment auf der Arbeit, und da kommt mal so ein kurzer Gedankenblitz zurück zur Tour. Das muntert mich einfach in dem Moment wieder so ein bisschen auf, und dann freue ich mich schon wieder, vielleicht was Neues zu planen. Also das hat einen reinigenden Effekt, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Das heißt, also man sollte sich nicht nur darauf vorbereiten, dass man während der Fahrt den Kopf frei bekommt, sondern auch danach einfach andere Ideen hat auf einmal nach langen Distanzen. Man ist wirklich, also ich bin immer komplett befreit nach langen Distanzen. Ich fahre mit, wie du sagst, Ralf, nicht die Probleme weg, aber man ist komplett frei danach, ne? Man kommt mit Lächeln zur Arbeit, weil man weiß, das Passwort eh nicht mehr. Keine Atmung wieder zurücksetzen. Aber ehrlich, man ist doch total entspannt, ne? So wie jetzt, also, ne? Prösterchen, jetzt habe ich mich auch mal festgesetzt hier. Ja, Prost. Das ist schon leer, Mist. Das ist der Gute. Es ist halt was unglaublich Erdendes und sich. Ja, doch, einfach was Erdendes. Man merkt, also ich zumindest, wenn ich auf langen Sachen unterwegs bin, dass es so einfach sein kann, glücklich zu sein. Also wenn ich lang unterwegs bin, schmeckt jedes Essen. Also dann, oder 99% jeden Essens schmeckt wirklich. Und ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Ein Schlafsack, eine Isomatte, ein Fahrrad, Wetter, egal welches. Und ich glaube, dass das unglaublich beruhigend ist für einen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und wie im Chat auch richtig erwähnt, natürlich kann man keine Probleme lösen durch Radfahren. Das ist richtig. Das geht nicht. Aber man bekommt andere Ideen. Klar, man kann nicht wegrennen vor Problemen. Die muss man anders wie lösen. Aber man kommt einfach auf andere Ideen, finde ich. Man macht, also laufen sich den Kopf frei. Manche trinken sich den Kopf frei. Manche schlagen ihre Tiere, um Kopf frei zu bekommen. Da gibt's ja auch jede Menge versponnene Menschen. Aber Fahrradfahren finde ich jetzt für mich besser als andere Menschen irgendwie tot zu quatschen und für mich selber klappt langes Radfahren nicht zum Problem lösen, aber um einfach neue Ideen zu bekommen und mich wieder zu regenerieren. Also für mich ist eine lange Tour eine Regeneration. Nicht das, was danach kommt, für mich ist eine lange Tour Regeneration. Für mich selber. Mhm. Ja, hat Ralf schön gesagt. Also dieses, man wird wieder so ein bisschen geerdet. Ja. In dieser schnelllebigen Welt heutzutage, in dieser konsumorientierten Welt, wovon ich mich auch nicht freisprechen will, da ist Radfahren im Grunde eine ganz einfache Form von wieder geerdet werden. Wieder auf dem Boden der Realität zurückkommen. Ja, ist eine ganz tolle Sache. Mit einfachen Mitteln. Genau. Und jeden Tag, wie sagt man so schön, heute ist ein guter Tag, oder? Heute wird es ein guter Tag. Also sich selber auch, ne, sich ein bisschen aufbauen, wenn man auf langen Distanzen unterwegs ist. Natürlich braucht man das zu Hause nicht, weil da wird man ja bekommt man von der Frau gesagt, es wird ein guter Tag. Aber Ultradistanzen, doch, das wird ein guter Tag. Und meine Frau wird da sagen, nee, das ist jetzt aber gar kein guter Tag, wenn du jetzt auf Ultradistanz gehst. Ansichtssache. Ist alles Ansichtssache, ist Ansichtssache, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, da gibt es mindestens zwei Parteien, die gegensätzliche Ansichten haben. Ja. So, ja, Mensch, haben wir noch was vergessen? Wir haben, ich gehe mal gerade durch, ich glaube, das sieht gut aus, genug zu trinken, ja, haben wir auch alles. Ich glaube, ach ja, Planung, um den Kopf frei zu bekommen. Richtige Planung ist immer das A und O. Man muss immer einen Plan B haben. Ich kriege das auch nicht raus aus meiner alten Arbeit. Habe ich immer einen Plan B gehabt. Ich glaube, der Ralf kennt das auch nicht anders. Man muss immer einen Plan B haben für irgendetwas. Und wenn man eine lange Distanz plant, sollte man zumindest immer einen Plan B mit dabei haben. Sei es nur um Ausstiegspunkte, wenn man wirklich nicht mehr kann. Mhm. Wenn Technik versagt, Kopf versagt, Körper versagt, sollte man doch zumindest irgendwo mal auch wissen, wo sind Bahnhöfe, wo kann ich mit dem Zug wieder zurückfahren, ohne Fahrrad fahren zu müssen, weil ich weiß nicht kann zum Beispiel. Also Plan B, glaube ich, sollte man immer mit dabei haben, um den Kopf frei zu haben. Nicht immer sich Gedanken machen zu müssen, ach, ich fahre jetzt einfach mal los und wenn irgendwas passiert unterwegs, ja, gucke ich mal. Ne? Also ich kriege das im Kopf nicht raus, dass ich mir Gedanken mache, okay, ich plane die Strecke, egal wie lang, zwischendurch gucke ich mir an, wo sind die Bahnhöfe? Wo sind die Großstädte? Kann ich da, wenn ich da abbiege, bin ich 10 Kilometer weiter in der und der Stadt. Von da aus kann ich mit der Bahn weiter oder zurückfahren. Ich weiß, dass ich es kann und dadurch befreie ich mich, weil ich nutze es nicht. Aber ich weiß, dass ich es nutzen könnte, wenn ich es müsste. So bin ich jetzt gestrickt. Ich habe eigentlich für alles einen Plan B mit dabei. Immer. Ja, du sowieso. Ich glaube, das haben wir schon gemerkt. Ja, toll. Aber also in dem Fall ist es wirklich so. Also da bin ich da ganz bei dir. Ich habe mittlerweile, früher war ich nicht so, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich auch sagen kann, okay, also entweder schaffe ich das bis dahin, kann von da aus den Zug nehmen oder ich mache noch einige Kilometer und dann nehme ich von da aus vielleicht den Zug. Das befreit auch so ein bisschen die Gedanken von immer dieses, wo bin ich jetzt, schaffe ich das noch? Sondern da ist man auch ein bisschen entspannter und das klappt. Wir haben einfach eine mega coole Infrastruktur bei uns in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, wo ich halt fast immer irgendwie ein Backup habe. Und zur Not braucht man bei uns auch nicht im Großteil von Deutschland nicht lange, um zu einer nächsten Ortschaft zu kommen, wo man zur Not auch mal klingeln kann, wenn das Wasser wirklich mal ausgehen sollte oder irgendwas. Also und ansonsten, wie du es halt auch schon gesagt hast, ob ich jetzt eine A-B-Strecke fahre, also sprich, ich fahre mit dem Zug irgendwo hin und fahre zurück oder ich fahre in den Kreis und weiß, da gibt es halt die Ortschaft 1, 2, 3, 4, um als Plan B einfach das Backup zu haben, ist es natürlich schon super bei uns zu fahren. Auf jeden Fall. Also da sind wir ja bei uns in Deutschland ja gesegnet, da können wir wirklich immer irgendwo mal Plan B haben. Klar, es kann in anderen Ländern anders sein. Ne? In Marokko zum Beispiel kann es komplett anders sein. Plan B wird ja schwierig. Es gibt aber halt auch mittlerweile so viele Apps, über die man irgendwie Hilfe bekommt, ob es jetzt vielleicht ein Hotelzimmer ist für eine Nacht oder halt Auskunft, wann der nächste Zug fährt. Also so ganz verloren sind wir in Deutschland zumindest nicht. Ja, aber was habe ich eben im Fernsehen noch für einen Bericht gehört? Wir haben 14.000 schwarze Funklöcher in Deutschlands Ballungsräumen. Nur so für, ich gucke mal auf mein Smartphone, wo das nächste ist. Ne? Das ist manchmal. Die Hälfte davon ist in Bayern. Okay, gut. Die sind gerade abgeschottet. Ne? Die gerade abgeschottet, da komme ich jetzt gerade nicht rein. Also. So viel dazu. Und Kleingeld dabei haben, ne? Um Kopf frei zu bekommen. Genau. Kleingeld. Ja. Kleingeld ist darf auch klimpern, ja. Am besten bei Rascheln, ne? Dann ist nicht ganz so schwer. Also rascheln eine Kleingeldmünze oder nicht alle nehmen EC-Karte. Also, oder auch wenn man bei irgendjemandem klingeln muss und sagt, hier, habt ihr irgendwas, ich habe kein Wasser mehr oder habt ihr ein Stück Brot für mich oder sowas, so, dann sagen die, Hast du ein Lesegerät dabei? Ich zahle mir eine Karte, dann drückst du ihnen einen Fünfer in die Hand und sagst, dann ist gut, ne? Wenn sie was haben wollen. Wenn die meisten sagen, nee, komm, ist gut, aber ist schon hilfreich, sowas dabei zu haben, auf jeden Fall, glaube ich. Jo. Ne? Bargeld. Ja. Auf jeden Fall. Und was ich gemerkt habe, was mich zwar manchmal belastet, weil ich es viel zu oft in der Hand habe, aber was bei langen Strecken auch ein gutes Backup ist, ist eigentlich das Smartphone mit einer guten Internetverbindung. Da kann ich meine Frage reinschreiben und kriege meistens eine Antwort. Auch das ist als Backup nicht zu unterschätzen, finde ich. Ja, also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich auch glaubte, nie hier reinzukommen. Da bin ich mit einem Mountainbike in Würzburg unterwegs gewesen, in einem Wald. Da war ich geschäftlich unterwegs, habe ein Mountainbike im Kofferraum gehabt, habe gesagt, komm, jetzt fährst du heute Abend mal ein bisschen durch den Wald und Platten, na klar, Platten. Natürlich Platten gehabt. Und was hat man dabei? Ein Schlauch? Was habe ich nicht dabei gehabt? Eine Pumpe. Gut. Ja, was macht man, wenn man mitten im Wald ist und nicht weiß, wo man ist? Man weiß auch nicht, wo die nächste Stadt ist. Smartphone an, Siri fragen, wo ist die nächste Fahrradwerkstatt? Und die sagt, in 3 Kilometern Entfernung. Und das Ding hat mich dahin geleitet, wo ich niemals hingegangen wäre. Ich wäre komplett andere Richtung gegangen und ich wäre komplett lost gewesen. Das Ding hat mich um den Berg geführt, 2 Kilometer um den Berg und hat gesagt, so, hier Treppe runter, da war ich mit dem Würzburg bei einer Fahrradwerkstatt, durfte aufpumpen. Ich wäre komplett anders gefahren. Also das Smartphone rettet echt den Arsch, ja. Also kann wenn Siri sagt, ich verstehe deine Frage nicht, dann hast du ein Problem. Ja, genau. Das war zu Beginn, das ist lange her. Da habe ich gefragt, wo ist die nächste Fahrradwerkstatt? Habe ich gesagt, ey, ich war verzweifelt. Ich bin schon eine halbe Stunde zu Fuß gegangen in die falsche Richtung. Ich sagte, ey, Moment mal, wofür hast du denn so ein Smartphone dabei? Frag doch mal die nette Dame Siri. Siri, wo ist die nächste Fahrradwerkstatt? Bumm. Sofort Antwort. So, ey, begeistert. Von da an habe ich gesagt, Siri, mein Lebensretterin, bleibt immer aktiv. Die ist dabei. Ja. Ja, haben wir es für heute, oder? Einmal ist mir gerade nur eingefallen, was ich auf 99% aller Touren mit dabei habe, manchmal größer, manchmal kleiner, ist ein Erste-Hilfe-Set. Da scheiden sich zwar auch die Geister, aber ich habe es gerne mit dabei, dass ich, also für mich als mentale Hilfe, dass ich weiß, ist okay. Wenn irgendwas ist, dann kann ich mir ein Pflaster irgendwo draufkleben oder whatever. Und auch wenn ich es bis jetzt am meisten immer gebraucht habe, nicht bei mir selber, sondern bei Leuten, denen man irgendwo geholfen hat, ist es für mich doch wichtig, eins mit dabei zu haben. Ein Pflaster. Ein kleines Erste-Hilfe-Set, ja. Kleines Erste-Hilfe-Set. Ich oute mich auch. Ich habe auch dieses kleine rote Erste-Hilfe-Set von dem Hersteller, der Rucksäcke herstellt, mit D anfängt. Aber ein kleines rotes Erste-Hilfe-Set, das habe ich, egal wie wenig Platz ich habe, immer mit dabei. Da ist Erste-Hilfe-Einrichtung habe ich immer mit dabei. Und ehrlich, ich habe es 3-mal gebraucht und nicht einmal für mich. Da war ich froh, dass ich es dabei hatte. Ja, alles richtig gemacht. Für jemand anderen. Deswegen. Also ich nehme es nicht nur für mich mit, also ehrlich, ne? Tom, ne? Kleines Erste-Hilfe-Set. Ist ja bei Weihnachten, ne? Ich habe vielleicht mal ein Pflaster mit, weil das überall hinzustecken geht, aber ansonsten muss ich gestehen. Ja, also auf Biking-Touren. Ein Erste-Hilfe-Set mit. Das ist so klein, das ist winzig. Ich habe es schon oft in der Hand gehabt und ne? ihr habt recht. Muss ich euch recht geben, ist so. Zack, Gruppendrang. Weihnachten ist bald. Genau, es war Weihnachten. Du weißt, was ich mir wünsche. Also, Amazon Wishlist. Meine Adresse. Amazon Wishlist, genau. Ja. So, das war das One More Thing. Ich glaube, dann haben wir es für heute. Ja, wir hatten heute 14 Zuhörer gehabt. 14. Und denen haben heute auch nicht die Ohren geblutet. Im Peak haben wir sogar 16 Zuhörer gehabt heute. Klar, wir füllen noch kein Wembley-Stadion, aber es geht ja gerade eh nicht. Ich bin trotzdem begeistert, dass ihr uns alle die Stange gehalten habt bis jetzt. Es war ja auch erträglich, da tun wir auch besser heute, glaube ich, besser zu verstehen. Das Thema gibt es einfach her, dass wir da länger drüber sprechen. Und das Thema, das richtige Fahrrad fürs Bikepacking und auch fürs Bikepacking und Ultradistanzen, sagen wir mal. Ich glaube, das Thema müssen wir uns auch mal für die nächsten Wochen nehmen. Ja, ich sehe schon einen jubeln, der wartet schon wieder auf das nächste Rad, ist klar. Das nächste Thema ist aber etwas, was den Rand auch streift. Das nächste Thema wird nächste Woche werden. Caro ist nächste Woche mit dabei, das MTB Travel Girl. Und da haben wir so das Hauptthema, nicht disputierlich, aber Kochen mit Caro. Ich habe das Thema nämlich Kochen und Essen auf Ultralangdistanzen gerade so ein bisschen ausgeklammert. Das möchte ich gerne mal nächste Woche mit Caro besprechen. Caro ist begeisterte Unterwegskocherin, kann man auf ihrem Blog auch wunderbar verfolgen, welche Erfolge sie so alle dokumentiert, wie man unterwegs kochen kann, Essen selber zubereiten kann. Sie hat einen Background in dem Bereich, über den wir mal sprechen können. Wie ernähre ich mich unterwegs richtig? Mhm. Am einfachsten und wie verhungere ich unterwegs einfach nicht? Ich glaube, dann fangen wir erstmal an. Wie verhungere ich unterwegs erstmal nicht? Und dann fangen wir an, wie kriegen wir daraus ein gutes Essen vielleicht unterwegs? Was sollte ich wie einkaufen? Welche Mengen? Dann nehme ich wieder vorweg. Chat war super heute, war sehr erfolgreich. Nächste Woche Kochen mit Caro. Wer mit dabei ist, schreit hier. Jawohl, hier, alle mit dabei. Ich siehste, habe ich euch doch. Und ja, der Martin schreit auch hier irgendwie. Ich muss ihn mal von seinem eigenen Podcast mal abwerben. Ja, der Martin, ich hätte ihn gerne mal über Ultradistanzen mal gesprochen. Auch wenn er gerade abwinkt und sagt, nee, ihr müsst nur viel trinken, wenn er wieder zum normalen Job wollt nach Ultradistanzen, möchte ich trotzdem mal mit ihm ein bisschen darüber sprechen wollen. Das ist, glaube ich, mal sehr interessant für manche, was man da so selber für Erfahrungen macht eigentlich wirklich. Kann man eigentlich wirklich, wenn man wochenlang unterwegs war, kann man da wirklich wieder arbeiten gehen? Ich glaube, das ist auch ein tolles Thema. Das wäre ein tolles Thema. Oh ja. Ja, ich kann euch leider nicht hören. Wenn ihr hier schreit, das geht leider nicht, ne? Aber ihr könnt zuhören auf jeden Fall. Freut mich, wenn ihr wieder dabei seid. Nächste Woche wieder Live-Sendung. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Wir kriegen eine gute Tonqualität hin. Wir kriegen einen besseren Flow hin. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wir können besser für euch hier da sein. Nächste Woche, so wie es aussieht, 20:30, wenn ihr nicht dazwischen kommt, wieder Live-Show. Kochen mit Caro, Kochen mit Tom, Kochen mit Ralf und Pascal isst alles. Hey, super, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Gravel Podcast Ausgabe Nummer 7. Mit dabei waren Tom. Danke dir, Tom. Ja, sehr gerne. Hab mich gefreut, mit euch heute wieder am Start zu sein. Der Ralf von kurbelfest.de. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank. War ein schöner Abend mit euch. Und ich bin Pascal von Gravel News. Letzte Worte. Es war schön mit euch. Bis nächste Woche. Tschö. Yeah.